Amatasatz, dies sind die Abenteuer des neuen Raumschiffs Enterprise und mein Name ist Roger. Dabei sind außerdem Henning. Wagner Seil. Henrik. Tim. Grüß Gott. Und noch jemand? Ja, ich. Genau, ich ist noch dabei. Oder auch bekannt als Becker. Ja, wir nehmen wieder zu fünft auf. Das heißt, die Audioqualität wird wie gewohnt schlecht, weil wir nur vier Mikros haben. Inhaltlich auch. Inhaltlich auch. Das ist ja gegeben. Das ist die einzige Konstante in dieser sich stetig ändernden Welt. Ja, und wir können eigentlich direkt anfangen mit Ursprungsnamen, oder? Boah. Willst du lieber irgendwie über was anderes reden? Erstmal möchte ich allen Hörern ein frohes neues Jahr wünschen. Ah, dass sie ja, schöne Feiertage verlebt haben im Kreise ihrer Lieben. Ich will noch kurz persönlich sagen, ich bin enttäuscht. Das hat keiner mit mir Weihnachten feiern wollen. Tja. Ja, also Henrik war dann doch allein. Ich habe mit dir imaginär Pizza gegessen. Ja, aber ich habe am 24. den kompletten Adventskalender gegessen, den uns Thorsten, unser Hörer, geschickt hat. Ach so. Und das haben wir letztes Mal nämlich vergessen zu erwähnen, denn wir haben ein Paket bekommen mit Büchern, die Thorsten selbst geschrieben und dann ausgedruckt hat bei Print on Demand. Und das sind zwei. Das eine heißt Suizid für Anfänger, passend zur Jahreszeit. Hm. Und das andere, dessen Titel vergaß ich. Das war ein Gedichtband. Auch Suizid für Anfänger. Es ist uns gerade entfallen, aber egal. Auf jeden Fall haben wir diese beiden Bücher jetzt und würden sie verlosen. Wer möchte den Gedichtband? Nein, die verlosen wir in einem Pack. Die Frage ist, haben wir wirklich beide Bücher? Wir haben beide Bücher. Ja? Ja. Okay, weil irgendwann lag noch ein Buch an dem Platz. Das immer ja, das andere Buch habe ich aber gefunden. Ach so. Okay. Das habe ich mir mit nach Hause genommen. Ach so. In deine Lyrik-Eckchen. In deine Man-Cave. In Hennings Lyrik-Corner. Nein. Naja, auf jeden Fall. Nein. Weil wir diese Bücher jetzt haben, werden wir sie auch wieder weiter verschenken. Und wenn jemand die haben möchte, also alle, die haben möchten, dürfen uns eine E-Mail schreiben. Und daraus werden wir wahllos eine aussuchen. Wir machen keine Aufgabe diesmal. Okay. Ja? Oder wollt ihr was machen? Kein Gedicht. Eine Quizfrage stellen. Ah, okay. Jemand soll uns ein schlechtes Gedicht schreiben. Ja. Ja, das Wilder schreibt uns ein Gedicht über Humoralpathologie. Ja, aus allen Einsendern machen wir, mit Einsendung machen wir auch ein Gedicht. Und den geben wir dann auch raus. Also gibt es irgendwelche Regeln? Suizid für Anfänger. Gibt es irgendwelche Regeln für das Gedicht? Ja, kein zweihebiger Jambus. Das ist langweilig. Ja. Und keine Haikus. Und kein Hexameter. Keine Haikus. Und es soll sich nicht reimen. Am Ende, was schreiben dann die Leute dann? Prosa. Nein, okay, es muss sich reimen, finde ich. Ja. Und der Reim muss auf jeden Fall, auch wenn es mit Biegen und Brechen ist, der Reim muss da. Aber Endreim, Stabreim gilt nicht. Und es müssen uns alle Rechte für die Gedichte dann mit dieser Übersendung zugestattet werden, damit wir diesen Gedichtsband veröffentlichen können. Und dass wir es auch vertonen können und was wir damit noch alles machen. Also nicht über Israel schreiben. Ja. Warum? Dann gibt es nur einen Skandal. Dann sind wir automatisch persona non grata. Ach so, ja, nee, das wollen wir nicht. Dann kommen wir auf Günther Schoß und dürfen mit ihm zusammen Pfeife rauchen. Er zieht einmal, dann steckt er uns in den Mund und wir dürfen auch einmal ziehen. Oh nein. Lass die Pfeife rumgehen. Ist nicht gut, mit Verlosung anzufangen. Das macht man immer am Ende, weil danach kann man Tschüss sagen. Das ist die ganze Energie raus. Sagen wir doch jetzt einfach Tschüss. Das hat keiner gehört. In dem Gedicht muss das Wort Igel vorkommen. Das muss ein Endwort sein. Und es darf nicht vorkommen, das Wort Riegel. Oder Ziegel. Oder Ziegel. Oder Beagle. Ja. Oder auch Beagle darf vorkommen. Nein, Beagle darf nicht vorkommen. Es darf nur umschrieben Beagle vorkommen. Zum Beispiel kleiner Hund. Snoopy. Ich sehe schon, dass ganz viele Gedichte eintrudeln. Ich habe alle Regeln vergessen, also egal. Es ist einfacher, ein Gedicht, das nicht zweihebiger Jambus ist, aber es Das kann schon keiner. Ja, ich hasse das aber. Ich mag das nicht hören. Das ist schrecklich. Ja. Also wir würden gerne dieselbe Qualität haben, wie wenn so Leute ihren 90. Geburtstag feiern und dann in der Lokalzeitung ein Gedicht dazu steht. So die Qualität haben wir gern. Ja. Manfred, da bist du platt. Jetzt stehst doch du in diesem Blatt. Ja, richtig. Kaum zu glauben, aber wahr. Jetzt bist du schon bald, nicht mehr so lange ist es, dauernd 30 Jahre. Ja, das finde ich immer gut, dass die Leute, die in diesen Zeitungsgedichten das immer hinkriegen, genau nicht das Versmaß einzuhalten, indem die ein Wort ein, das nicht notwendig ist oder so Silben, die nicht notwendig sind. Ja, die schreiben dann auch für die Sparda-Bank. Ja, das sind ja, daraus hat die Sparda-Bank ja komplett ihren Text gechannelt. Ich konnte mir das Lied nicht zu Ende anhören, weil das zu weh getan hat. Tja, your loss. Na gut, aber egal, dann kommen wir wieder mal auf einen grünen Zweig. Wir sind natürlich wieder gesponsert wie jede Woche, in der wir aufnehmen. Ja. Von Audible, bei Audible Podcast, bei audible.de/humoralpathologie. Gibt es jetzt zum Beispiel Die Gabe, entdecke deine Bestimmung und lebe sie, von Demian Lichtenstein und Cheyenne Joy Assis. Eine kosmische Anleitung zu unserer Bestimmung, was, das ist übrigens gut, eine kosmische Anleitung zu unserer Bestimmung, kein Punkt, was haben ein herausragender Musiker, ein begnadeter Maler oder ein begnadeter Geschichtenerzähler mit uns gemein? Sie sind begnadet, wie wir auch. Oft sind wir fasziniert von der Genialität. Adjektiv. Anderer und ahnen nicht, dass in jedem von uns eine ganz besondere individuelle Gabe schlummert. Es ist höchste Zeit, sie zu wecken und sie nicht mehr dem Zufall zu überlassen. Bla bla bla, es geht so weiter. Und das Buch ist wirklich gut, also ihr müsst euch das herunterladen als Hörbuch, weil clever lesen. Ja, ja. Oder gar nicht lesen. zum Beispiel sagt auf der, ich habe jetzt ein paar Amazon-Bewertungen mir rausgesucht, Anjali sagt, manche Bücher mag ich einfach schon beim Anblick, aber Die Gabe ist nicht nur ein knuffiges Buch mit schönem Einband, sondern oh, Spaß zum Lesen. Oh, das ist gut. Das machen ja die wenigsten Fünf Bücher. Sterne. Und Burkhalter sagt, ein tolles Buch. Lange dachte ich, das Hörbuch genügt. Nun musste ich merken, dass es gut ist, wenn man das Buch und das Hörbuch hat. Auch 5 Sterne. Ist das auch mit Whisper Sync? Ah, das gibt's bei audible.de noch nicht, ne? Okay. So, außerdem sind wir natürlich auch wieder, wenn ihr nicht lesen oder Bücher hören wollt, könnt ihr natürlich auch zu Lehrfilm gehen. Dort gibt es zum Beispiel auszuleihen, Am Anfang war das Licht. Das ist ja diese großartige Doku über Lichtnahrung. Ja. Ein alter Hut. Ja. Da muss man, vielleicht ist das gar nicht mehr in unserem Feed so lange ist das ja, dass wir darüber mal ein bisschen gesprochen haben. Kann sein. Aber ich habe eine Rezension dazu, da dieser heißt, das muss man gesehen haben. Hier wird gezeigt, dass es sehr wohl Dinge gibt, die man mit unserer Schulweisheit in Anführungsstrichen nicht erklären kann. Die super feine Substanz namens Ether oder auch Ott, Prana, Lebensenergie etc. kann noch nicht physikalisch Substanz eindeutig auch nachgewiesen werden. Weder qualitativ noch quantitativ. Trotzdem können viele sensitive Menschen diesen Stoff sehen und damit arbeiten, zum Beispiel heilen. Da gehen bei vielen arroganten Wissenschaftlern schnell die Schotten runter und sie sind nicht mehr sinnvoll anzusprechen, weil sie glauben, solch esoterische Themen seien nicht diskutabel. Zum Glück gibt es auch Ausnahmen, die versuchen, diese bisher unerklärbaren Phänomene zu begreifen. Denkmodelle gibt es hierfür schon mehrere und ganze Universitäten und andere Forschungseinrichtungen beschäftigen sich ernsthaft mit dem Einfluss des Geistes auf die Materie. Das wird im Film, ja, es geht auch mal um den Film, auch schon vermittelt. Das Denken kommt nicht aus dem Gehirn, sondern die Impulse des Denkens und Fühlens werden nur, in Anführungsstrichen, an das Gehirn bzw. den, in Klammern, grobstofflichen Körper weitergeleitet. Und wie wir alle sind irgendwie miteinander verbunden. May the Force be with you. Oh. Das ist aber ein schön knapper Teaser. Das ist ein schöner Teaser, ja. Und außerdem gibt es auch die erste Staffel, wenn ihr keinen Bock habt auf den normalen Tatort, könnt ihr euch die erste Staffel von der Tatortreiniger ausleihen. Hier ist eine Rezension zum Schmunzeln. Der Tatortreiniger ist gut und amüsant und witzig und anders. Nach langer Zeit mal wieder eine gescheite Produktion des NDR und schon wird die Serie mit Preisen überhäuft. Das Schmunzeln hat sich halt verändert. Oder schmunzeln wir bereits, wenn wir nur Comedy lesen. Der Tatortreiniger ist gut und amüsant und witzig und anders. 2,5 von 5 Sternen. Was? Da muss ich es aber sagen. Das ist eine gute Skala. Jetzt habe ich aber auch schmunzeln müssen. Also bei mir bekommt der Tatortreiniger auch 2,5 von 5 Sternen. Bei mir bekommt ich würde das ganz anders schreiben. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe von Henning gehört, dass der Tatortreiniger noch schlechter ist als der Tatort. Mit Schimanski. Ab und zu, ja. Kommt auf den Tatort an. Nicht, wenn es Schimanski ist, dann ist Tatort besser. Aber es ist ja gar nicht Tatort, oder? Ich weiß es nicht. Oh, nee, jetzt habe ich bestimmt meinen. Doch, doch. Das war der erste Tatort, war mit Schimanski. Nein. Also dann doch. Der Ur-Tatort. Der erste, allererste Tatort war nicht mit Schimanski. Da war Götz-George, hat dann noch in die Windeln geschissen. Das glaube ich aber nicht. Götz-George war da schon 60. Ich weiß. War das schon immer 60? Vielleicht nur George, sein Vater. Aber apropos Tatort, wir können auch noch zu meiner Kategorie kommen, die allwöchentlich wiederkehrend ist. Der Tatort von letztem Sonntag. Aber ich habe ihn leider nicht gesehen. Na? Aber ich habe den vorletzten Sonntag gesehen mit Henning und der war scheiße. Du bist auch Tatort-Kommissar? Das wusste ich gar nicht. Ja, es war Tatort mit Henning. Sonst, ich gucke ja immer nur den Münster-Tatort und nicht den Henning-Tatort. Ja, der Münster-Tatort ist ja angeblich immer der beste. Weil da nur Fahrrad gefahren wird. Nee, weil der diesen komischen Gerichtsmediziner hat, der so lustig ist. Ah, diese Ghost-Tante, die immer so durch die Räume fährt. Auf Rollschuhen. Ah, ne, es ist Navy CSI. Navy CSIS. Navy CSIS. Bum, bum. Naja, egal. Also, guckt euch das bei LaFilm an. LaFilm.de/humoralpathologie. Also, auf jeden Fall über diesen Link, sonst kriegen wir kein Geld. Ja. Und ich leise mir auch mal aus und dann kann ich danach sagen, ob Henning recht oder unrecht hat mit seiner Behauptung, dass der Tatortreiniger nicht so gut sei. Wir sind alle gespannt auf die Ergebnisse. Humoralpathologie, das ist ja die Vier-Saften-Lehre. Wenn wir jetzt immer zu fünft aufnehmen, müssen wir uns einen neuen Namen überlegen. Wir nehmen ja nicht immer zu fünft auf. Oder wir machen das wie die No Angels, wir erfinden einfach noch ein Element. Wir können ja die Folgen, wo wir zu fünft aufnehmen, umbenennen. Können ja die Elemente nehmen wie bei Captain Planet. Ja, oder? Ja. Das ist extra Saft. Okay, du bist Liebe. So, nein. Nee. Ich bin Wind. Hohes C. Ja, Litschi-Saft. Okay, die Multivitaminsaftlehre. Das ist eine, ja genau, die Multivitaminbombe. Der Granini-Podcast. Die Granini-Bombe. Hauptsache Bombe. Bam! Jetzt muss Bombe vorkommen. Okay, wie heißt denn jetzt die Granini-Bombe? Der Podcast. Die Granini-Bombe, der Podcast. Ja. Okay, aber dann nochmal zu einer Kategorie, die wir länger nicht mehr hatten, die jetzt wiederbelebt wird. Das ist die Kategorie. Kosmogonie. Ursprungsnamen. Ja. Ursprungsnamen gibt es für. Was ist denn das überhaupt? Das geht darum, die Leute schreiben uns, ich möchte einen Ursprungsnamen. Ja. Und dann schicken sie uns ihren Namen und ihre Stadt. Ja. Und ich gebe das in ein Channel-Medium ein. Ja. Und dann kommt ein Fantasiename und den kriegen die dann zurück. Von Melek Metatron. Ja. Okay. Ja, nachdenken. Ich verwechsel nämlich mittlerweile alles, weil so viel. Oh, ich kann das nicht mehr lange machen. Ja, wir haben zu viel Lore aufgebaut. Ja, ich vergesse dich. Ich glaube, wir widersprechen uns schon selber manchmal. Wenn wir dann auf der Humoralpathologie-Convention sind und uns Fans fragen, in Folge 5 habt ihr gesagt. Das machen wir nächste Woche. Keine Ahnung. In Folge 5 haben die Phaser noch durch die Tür geschossen. Ja. In Folge 4 habt ihr gesagt, das macht ihr am Ende der Folge noch, aber habt ihr nicht gemacht, so wie in jeder Folge. Ja. Da habt ihr gesagt, Klammer auf. Katja aus Trier. Mokushu. Nicht schlecht. Nee. Mukoshu. Geil. Auch nicht schlecht. Besser. Viel besser. Thorsten aus Celle. Zelle? Zelle an der Aller. Da ist der Rollo gestorben neulich, das war ganz traurig. Ja, da ist auch meine Oma gestorben. Oh Gott. Wer ist Rollo? Also nicht nach Zelle fahren, da stirbt man anscheinend. Rollo war der Stadtpenner. Der Stadtpenner? Der Stadtpenner. Ja, in Niedersachsen ist noch alles gut, da gibt es nur einen Stadtpenner. Ich bin Tübingen. Thorsten aus Zelle. Keschonu. Uncommon Taste Podcast aus Tübingen. Nakumoti. Merlin aus Tübingen. Reniri. Joe aus Tübingen. Igasho. Das sind die Spezialisten. Die haben in ihrem Podcast gesagt, die möchten einen Ursprungsnamen für sich und ihren Podcast. Wie stellen die sich das vor? Machen das alle deutschen Podcaster? Wollten alle? Ich höre die alle nicht. Ich höre nur englischsprachige Podcasts ausschließlich. Ja, ich weiß es nicht. Also es kann sein, dass wir 1000 Anfragen haben und wir kriegen das einfach nicht mit. Das ist ursprungsname@humoralpathologie.de. Richtig. Man kann das nicht einfach in seinem eigenen Podcast sagen. Wir hören das doch nicht. Nee. Ja. Und ausnahmsweise für Juliane aus Tübingen. Beluju. Weil die hat gesagt, ich habe meinen alten verloren. Ja. Wie geht das denn? Wie kann man, das, ein Ursprungsname ist ewig und der ist auch schon, der existiert vor dir und nach dir. Ja. Und eigentlich machen wir das nicht. Und ich will das nur, habe das jetzt nur noch mal gemacht, weil erstens hatte sie Geburtstag und ich hatte kein Geschenk. Und zweitens, um es nochmal zur Sprache zu bringen, dass das nicht geht so. Ja. Ist das die Ausnahme, die die Regel bestätigt? Genau. In der Tat. Okay. Das wird ja eine Lehre sein, den nicht nochmal zu verlieren. Ich glaube, sie mochte ihren Alten einfach nicht. Naja, ich habe mir aber extra einen schlechten. Warum ist sie dann immer noch mit ihm zusammen? Wie lautet denn der Alte? Der Alte, weiß ich nicht. Dann kann man sich mal die Folge 2 oder 3 oder so anschauen. Aber ich höre die nicht, die haben schlechte Audioqualität. Das habt ihr doch einfach früher auf die Wall gepostet. Doch. Nee. Du bist noch nicht lange genug dabei, glaube ich. Ja. Du weißt doch nicht, wie das hier funktioniert. Ursprungsnamen darf man nicht einfach so an die Wall posten. Da kommen wir in Teufelsküche, wenn wir damit anfangen. Als wir angefangen haben, gab es noch keine Wall. Das ist schon riskant genug, jemanden die Beschreibung von der Folge zu schreiben, weil ich darf man die nicht niederschreiben. Ja. Weil es ist, geht nicht. ich habe letzte Woche einen Abend verbracht damit. Ich habe rausgefunden, man kann auf rtl-now.rtl.de RTL-Programm schauen. Wow. Online. Und ich habe den ganzen Abend damit verbracht, seit langem mal wieder RTL zu gucken. Und das war ein ganz schlimmer Abend. Ich wollte am Ende Suizid für Anfänger machen. Denn ich habe erst geschaut, eigentlich habe ich nur gewartet, dass die neue Folge vom Bachelor online ist, weil die kommt irgendwie erst nach der Ausstrahlung und es war noch vor der Ausstrahlung, weil das ja immer erst um 21.15 Uhr mittwochs läuft. Und dann habe ich mir das Dschungelcamp angeguckt. Das war eigentlich ganz lustig. Aber auch ein bisschen eklig, weil die ganze Zeit widerliche Tiere gegessen haben. Das ist ja anscheinend immer so beim Camp. Ich habe das mal in der ersten Staffel auch geschaut. Und das fand ich okay, auch wenn die immer gemein sind zu ihren Stars, in Anführungsstrich. Nee, Stars. In Anführungsstrich. Und dann dachte ich, aber danach, jetzt brauche ich irgendwas, was meine Stimmung hebt. Dann habe ich mir Rach, der Restaurant-Tester, angeguckt. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Ja, da waren die in Celle. Nein, weiß ich nicht, aber die waren irgendwo in Querfort. Nein, in der Folge nicht. In Quadrat Ichendorf. Die waren in der Heide auf jeden Fall. Also wahrscheinlich in der Nähe von Celle. Weil Celle ist ja nicht nur an der Aller, sondern auch in der Lüneburger Heide. Hm. Und da dachte ich, oh, das ist lustig. Da ist so ein Imbiss, der so am Runtergehen ist. Und dann hilft der Restauranttaster und am Ende geht es allen gut. Und dann war das aber so, die Frau hat immer geweint und war kurz vor dem Abdrehen, weil das einfach so viel Stress war und sie den Laden nicht retten konnte. Und dann hat er ihr so Tipps gegeben, die aber auch nicht so toll waren, wie mach mal deinen Ketchup selber und deine Mayonnaise. Dann kommen die Leute. Das muss man machen. So ja, und dann war so, das machen wir alles mit Ach und Krach gemacht und auch die Pfändung des Hauses verhindert und mit den Leuten geredet, mit der Vermietung und dem Finanzamt und so. Und dann dachte ich, okay, cool, alles gut. Und dann ist er 6 Wochen später wiedergekommen und hat sie gesagt, ja, ich bin jetzt gepfändet worden. Schön. Und musste leider zumachen. Und ja, und dann war ich so ganz traurig einfach nur. Ich weiß auch nicht warum. Das hat mich total runtergezogen. In Krefeld gab es mal einen Dönerladen, der hat seine Soße selber gemacht mit Bullensperma. Nice, ja. So hat man sich zumindest erzählt. Das stimmt sicher. Das stimmt. Da war auch Rach da und hat gesagt, ich schmecke Bullensperma raus. Ja, Rach kommt einfach nur in das Restaurant und sagt so, das ist alles scheiße. Moment. Ja, der ist ja auch Restaurant-Tester, nicht Restaurant, nein, wie der Heile macht, Zaubermacher. Der ist Autor von 4 Kochbüchern oder sowas steht da immer. Das ist auch das kann jeder heutzutage sein. Weißt du, wie viele Rezepte ich bei Chefkoch habe? Und da steht immer, dass es allen schmeckt. Sogar den Jungs, die sonst kein Gemüse essen. Meine Männer haben alle kräftig zugelangt. Das wird es jetzt weitergeben. Ich habe allerdings etwas verändert. Ja, alles. Ich habe statt Sahne Gift genommen. Ja, das war auf jeden Fall doof. Und dann habe ich aber endlich den Bachelor gucken können. Hm. Und dann habe ich die ganze Nacht davon geträumt. Das war ganz blöd und zwar ganz ernst. Ich habe die ganze Zeit immer da mitgemacht am Set und habe dem Bachelor Tipps gegeben. Nein, die darfst du, warum hast du die rausgeschmissen? Das war eine von den Besseren und die musst du rausschmeißen. Und dann habe ich immer den Frauen da auch Tipps gegeben. Warum verhältst du dich so blöd, du dumme Ziege? Du weißt doch, so wird er dich nie lieben. Das war aber so ganz ernst. Das war ganz bescheuert. Und ich bin immer wieder aufgewacht und wieder eingeschlafen und habe weiter vom Bachelor geträumt. Ich glaube, das war zu viel Fernsehen. Ein Abend mit dem Bachelor. Ein Abend auf RTL. Es war zu viel Fernsehen auf einmal. Ich glaube, ich muss mich da langsam rantasten. Ja. Ich habe letzte Nacht geträumt, dass wir sitzen alle zusammen in einem Supermarkt und trinken Kaffee. Aber der Supermarkt, der war ein Stock über der Japanologie. Und weil Henning ja mal Milch in den Kaffee will, bin ich runtergegangen und habe aus dem Kühlschrank eine Milch rausgeholt, bin wieder hoch und habe den an die Kasse gelegt aufs Fließband. Und dann hat der Kassierer zu mir gesagt, das macht 10,74 € wegen Glühbirnensteuer. Kühlschranksteuer. Nee, Glühbirnensteuer. Und dann ja, habe ich ein bisschen komisch geguckt, war ein bisschen teuer, und er hat gesagt, ja, für Studenten, das ist schon viel, ne? Dann habe ich gesagt, ja, aber die Glühbirne, weil es war plötzlich eine Glühbirne, ist ja, kaufe ich ja nicht privat, das mache ich für die Japanologie, ich lasse mir später bezahlen. Und dann hat er in die Decke geschaut und hat gesagt, hier sind aber, Sie wissen schon, dass hier Leuchtstoffröhren sind, und dann war mir das ganz peinlich. Oh oh. Dann habe ich am Ende meine Milch bekommen. Das ist das Wichtigste jetzt. Die Milch wurde ja zu einer Glühbirne. Traurig. Future Tech, diese Geschichte. Nur weil ihr Cloud Atlas geguckt habt. Da werden ja auch immer Asiaten zu Spaniern. Genau. So. Ja, fertig? Ja, jetzt geht's zu den wirklich interessanten Themen. Wir sind ja ein Esoterik-Podcast, und darum ist unser erstes Thema Falknerei. Genau. Wie sind wir da drauf gekommen nochmal? Das ist wie immer, wie wir auch auf diesen Podcast gekommen sind, saßen wir eines Tages in der Mensa, letzten Mittwoch. Ja. Und haben uns darüber unterhalten, dass wir auf jeden Fall noch, bevor wir aus Tübingen wegfahren, unser Stand-Up-Comedy-Programm fertig machen müssen fürs Schlosscafé im Keller, weil da immer so ein Open-Mic-Abend ist. Und da haben wir gesagt, weißt du, was lustig ist? Falken. Ja, Falknerei ist halt ein gutes Hobby. Eine der schönsten Arten, mit Tieren zu jagen. Richtig. Und ich habe auch schon gesagt, jedes Tierhobby, bei dem man Schutzkleidung tragen muss, ist ein gutes Tierhobby. Ja, auf jeden Fall. Wenn du jetzt anfängst, eine Falknerin zu werden, Becker, bist du dann die Adlerfrau? Die Adlerfrau. Da hast du nicht die Wanderhohe 3 gesehen. Nee. Da ist nämlich Alexandra. Ich habe nicht einen einzigen Wanderhurenteil gesehen. Ja, okay, da hast du aber was verpasst. Die Wanderhure, also nee. Alex. Kannst du bei Kino.to gucken. Die hatte einen Bund. Kann man jetzt bei Mega runterladen. Genau. Mit einem Falken oder mit einem Adler, und deswegen war sie die Adlerfrau. Und dann hat sie immer so den Adler auf ihre Hand landen lassen, dann war ihre Hand immer ganz dick, und im nächsten Schnitt war die Hand wieder ganz dünn. Ja. So lang gemacht. So wie bei diesem einen Video von Ludacris mit diesen großen Armen. Ja, Stand-up. Ich wollte eigentlich noch nachgucken, wie so die Reaktion in der Falkner-Community auf diesen Film war, aber das habe ich dann doch nicht. Hast du gefunden, wer geholfen hat, diesen Film zu machen? Das war bestimmt so einer von diesen, diese Falkner, die sich so verkaufen. Und ja, die so Sellout machen, so ein hausierender den, Falkner. Den das so, den das halt egal ist, wie das dann dargestellt wird im Film. Ist das so wie der maskierte Magier, nur in der Falkner-Szene? Ja, genau. Ja, also die dann die Geheimnisse verraten. Ich komme in eure Stadt und werde euch von der Taubenplage befreien mit meinem Falken. Soll ich mal kurz die Geschichte der Falknerei zusammenfassen? Gerne, das ist hochinteressant. Das ist sehr interessant. Also Falknerei gibt es seit ungefähr 3500 Jahren. Was? Ja, früher mussten die Leute auch schon irgendjemanden haben, der ihnen die Zeitung aus dem Briefkasten holt. Zwar haben da Leute. Oder zu McDonald's fliegt. Du Was? Scheiß Falke! Ja, aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen, weil wie man halt die Viecher abrichtet. Okay, dass sie zu McDonald's fliegen. Genau. Indem man ein Kaninchen in die Tüte packt. Also es gibt seit ca. 3500 Jahren, und das haben zuerst Leute in Zentralasien gemacht, also da, wo es viel Steppe gibt, wo es sich lohnt, wo viel rumkreucht und fleucht. Und ist dann über Wege, über verschiedene Wege nach Europa gekommen. Über Wege. War dann da mal beliebt, wurde wieder vergessen und hatte seinen Höhepunkt so im 16. Jahrhundert, wo das dann so zum Sport der Adligen wurde. Ich fühle mich auch so, als hätte ich meinen Höhepunkt im 16. Jahrhundert gehabt. Und ja, die Größe des Falknerchors, die man hatte, hat dann auch die Macht wieder gespiegelt. Das ist ja wie heute die Hip-Hop-Stars. Mm. Haben ja auch immer so ein paar Falkner an ihrer Posse. Das hätte ich mir lustig vor, wenn die so Hoodie aufhaben. So, ja. Und so ein Typ mit einem Hoodie und so einem Falken. Das ist sicher ein awesomes Hip-Hop-Cover. Oder wenn er den, schon mal? Oder wenn er den Hoodie runterzieht und dann ist er ein Falke anstatt ein Kopf. Wir brauchen auf jeden Fall das Falkengeräusch ganz oft. Ja, ich versuche noch eins zu organisieren. Aber das kann man sich auch einfach mal vorstellen. Jeder weiß ja, wie das klingt. Ja, ich habe ja schließlich die Spur des Falken gesehen. Ja. Und laut Wikipedia wird es seit dem 19. Jahrhundert aber nur noch nebenberuflich ausgeführt. Das stimmt nicht. Ich habe in einer Dokumentation gesehen, dass ein Japaner täglich sein Brot mit einem Falken jagt. In der Steppe in Japan. Ja, also hauptsächlich nebenberuflich. Es gibt natürlich Ausnahmen. Ne? Ja. Welche japanische Steppe? Quatsch. Ja, halt beim russischen Dschungel in der Nähe. Ach so, in der Tundra. Genau. Also wenn man viele Falken hat, ist man natürlich mächtig, weil das scheiße teuer ist. Wenn man so 30 Leute braucht, um diese Falken zu amüsieren. Ja, das war eigentlich ganz grob die Geschichte. Das ist ja wirklich eine grobe Geschichte der Falknerei. Also, ja, wollt ihr mehr hören? Wollt ihr Details? Eigentlich nicht. Aber ich habe eine Frage. Ja. Wird Falknerei je in der Bibel erwähnt? Weil alles, was nicht in der Bibel erwähnt wird, ist nicht wahr. Das weiß ich nicht. Ja, im wie ist das Evangelium? Georg, nein. Bruno-Evangelium. Ja. Jesus hat da die Kranken mit einem Falken gejagt. Die haben dann den Sehenden die Augen ausgepickt und dann Blinde weitergereicht, die dann wieder gehen konnten. Nee, aber ich will noch dazu was hinzufügen, was vielleicht interessant ist. Gerade dann im 17. und 18. und 19. Jahrhundert vielleicht, da war das nicht mehr so toll mit Falken, weil da hat man die eigentlich eher, weil die Menschen ja auch viel auf Jagd waren, als Rivale. Genau, das war das Wort, als Rivalen angesehen und hat die Falken eher platt geschossen. Ja, das Gewehr hat die Falken auf jeden Fall verdrängt aus dem Jagdbusiness. Ja. Das Gewehr so hackt einem auch nie die Augen aus. In den letzten 30 Jahren oder so ist das wieder am Aufkommen. Richtig. Also dass man halt mit Falke oder dass man auch hier die Kaninchen frittiert oder so. Wir sind auf jeden Fall in der Falknerei Renaissance. Ja. Zurzeit. Ja, ja. So wie Häkeln. Ich hatte gedacht, die Renaissance war die Falknerei Renaissance. Das war die erste Renaissance. Jetzt sind wir in der zweiten Renaissance. Naja, und wenn man Falkner werden möchte, dann muss man sich eigentlich nur entscheiden, in welche Richtung geht man. Will man eher Luft? Also will man eher andere Vögel töten? Oder will man Luftboden? Also Tiere auf dem Boden jagen? Also willst du einen Abfangfalken oder einen Bomberfalken? Ja. Also Luft, dann nimmt man halt Falken. Ja. Und für Luftbohnen nimmt man Habichte. Ja, aber Hühnerhabicht. Falken sind aber nicht, gehören nicht eben die Falken sowieso zu den Habichtartigen. Also Steinadler gehört ja auf jeden Fall auch dazu. Ja, Steinadler ist sowieso. Das ist die Krone. Boss auf dem Ohr. Gibt es auch so Falkner, die sich darauf konzentrieren, mit ihren Viechern andere Falkners Vögel? Ja, das habe ich mir auch überlegt, ob man so Falkner-Duelle macht, wenn man sich unterwegs trifft. Wenn man zufällig in der Stadt mit seinem Falken unterwegs ist, ja, kommt ein zweiter Mann mit einem Falken vorbei. Ja, da kommen nämlich wieder die vom Team Rocket an mit ihren Falken. Das ist ja eher so bei Yu-Gi-Oh! Da haben die ja auch so Handschuhe. Ist das so? Power Glove. Also einer hat Falken mit Laser im Auge. Da gibt es ein Duell, wo sich die auf dem Boden gucken, sie sich böse an und in der Luft knallen dann immer die Vögel. Ja, da wundert man sich, warum wurde der Film hier gemacht, Real Steel, wo Roboter boxen ist, warum hat man das nicht mit Roboter-Falken-Kampf gemacht? Das wäre viel besser, oder? Denke ich auch. Ja. Also wenn es Luft wäre. Ja, Luft auf jeden Fall. Das Falkengeräusch. Und wie Henrik, wie wir schon gesagt haben, ist der Steinadler ist ja so der Mercedes-Benz. Der Falken. Der Greifvögel. Ja, man muss sehen, also erstmal muss man sehen, wenn man Falkner werden will, man kann nicht einfach so sich einen Falken fangen oder einen finden, in Anführungsstrichen, in der Welt. Kann man auch einen Gebrauchten nehmen oder muss man einen neuen kaufen? Es gibt schon Bird-Sharing in der Falkner-Szene, weil das halt eigentlich, das ist halt ein, du wirst nicht einfach so Falkner. Das ist nicht nur einfach so ein Hobby, sondern das ist was, das muss eine Überzeugung sein. Das muss dir aus dir rauskommen und du musst das wirklich wollen, weil das ist ein Fulltime-Job, das du mal nicht so nebenbei machen kannst. Darf man sich selbst den Falken aussuchen oder sucht der Falke einen aus? Das ist ja kein Zauberstab. Ich dachte, man geht so hin, hält den Arm einfach so in die Luft und wartet. Und der dann sich draufsetzt, der ist dann dein Totemtier. Ja, man klettert so auf den Felsen nach oben. Ja. Und dann muss man mit dem so kämpfen. Ja, und wenn man ihn dann bezwungen hat. Ja, ich glaube, man macht die wirklich so. Sexuell abhängig von einem. Wollt ihr das jetzt ernsthaft mal was wissen über Falknerei oder wollt ihr hier weiter in Mutmaßungen spielen? Ich weiß, dass man ein Imprint macht mit dem Vieh und dann ist es sexuell von einem abhängig. Ja, also macht es wirklich sexuell abhängig, das stimmt schon. Was? Ja, natürlich. Also ist das so ein bisschen die Girlfriend Experience, die man von Falken bekommt. Ja, also ich weiß nicht, ich habe auch mich schon gefragt, wenn man Falkner ist, wann man das am besten zur Sprache bringt, wenn man auf einem Date ist. Kann man das schon beim ersten Date sagen oder wartet man lieber bis nach dem ersten Sex? Oder am besten bis nach dem ersten Kind? Ja, das Geräusch, was war das? Nichts. Ich würde mich vielleicht fürs zweite Date vorbereiten, das zu sagen, aber um das dann wieder ein bisschen abzuschwächen, auch gleichzeitig noch ein Gedicht schreiben für die Dame. Ja, und dann kannst du auch mal mitkommen, wenn wir auf die Beizjagd gehen. Ja. Aber jetzt erzähl nochmal Fakten zu diesem Thema. Ja, also es sind schon eigentlich alles, was wir hier sagen, zählt als Fakt. Aber wenn ihr noch ein paar mehr Fakten wollt, also man muss erstmal einen Jagdschein haben. Man muss schon ein ausgebildeter Jäger sein, was schon mal nicht so einfach ist. Da muss man natürlich auch sein Revier bezahlen und bla bla. Und dann muss man halt sagen, okay, ich habe Zeit, Falkner zu werden. Und dann fängt man mit irgendeinem Tier an. Es gibt eigentlich nicht so den Einsteigervogel, den man fliegen kann, sondern man kann, der einzige, der kein Einsteigervogel ist, ist wirklich der Steinadler. Das sollte wirklich das Ende sein, weil der ist halt wirklich auch für den Menschen gefährlich. Die haben ja eine Spanne bis zu 2,20 Meter an ihren Flügeln und wiegen bis zu 7,5 Kilo oder so. Also die Weibchen, die Männchen sind ein bisschen leichter, die sind noch nicht ganz so groß. 4,5 Kilo Maximum, glaube ich, so ungefähr. Und Bruttoregister. Aber die sind auch schon richtig awesome. Die können zum Beispiel auch kleine Rehe erlegen und so. Ja, ich hab gelesen, wie die einen Wolf, wie man Wölfe mit denen jagen kann. Ja. Die fliegen dann so auf den Wolf runter, krallen sich hin. Das heißt nicht auf den runterfliegen. Das hat ich weiß, das hat sie wieder nicht. Lern mal dein Jägerlatein. Auf jeden Fall krallen sie sich dann in den Rücken von dem Wolf und wenn der sich umdreht, um die zu beißen, dann krallen sie sich auch in den Kopf und halten den so fest, bis der Jäger kommt, um den zu töten. Also können die es nicht alleine. Ja, du musst sehen, wie du es halt machst. Also zum Beispiel, du kannst natürlich in gewissen Gebieten, das kommt auch immer auf dieses Jagdgebiet an und dann auf das Vorkommen im Revier, kannst du verschiedene Tiere jagen. Mhm. Aber manchmal kommt halt nichts raus. Dann hast du die Möglichkeit, irgendwelche Kaninchen zu frettieren, die dann die Falken fangen können. Das heißt halt, dass du ein Frettchen in den Kaninchenbau jagst. Was dann da die Mäuse scheu macht. Und dann stößt sich der... Aber erst muss man ja ein Frettchen jagen. Nee, das sind auch, du kannst Frettchen auch abrichten, dass sie für dich jagen. Ja, oder auch Hunde. Und ja, die Frettchen gehen dann in den Mäusebau und mit den Mäusen kannst du dann Elefanten jagen. Und so hast du mit dem Falken dann Elefanten gejagt. Aber ich hab gelesen, wenn man mit dem Hund jagt, muss man aufpassen, dass der Hund nicht zu klein ist, weil sonst kann das Vieh den auch verwechseln mit dem Beutetier. Dann holt es sich einfach den Hund. Ja, also das mit den Elefanten, da will ich nur wieder Bismarck zitieren, es wird nie so viel gelogen wie vor der Wahl und nach der Jagd. Was? Warum guckst du so? Das ist mein Gesicht. Also, warum ziehst du eine schlechte Miene zum guten Spiel? Ich finde das hochinteressant. Also, erstmal das vornehmliche Beizwild des modernen Falkners. dass man jetzt mit Habicht oder Harris Hawk so fangen kann, ist Kaninchen, Hase, Fasan, Ente, Taube, Krähe. Mit Wanderfalken kann man auch Fasane, Rebhühner, Ernten, Krähen und Elstern beizen. Oder können gebeizt werden vom Falken. Und mit dem Steinadler, Hasen, Füchse, Rehe. Also ist damit Beizjagd sozusagen als Niederwildjagd zu beschreiben. Also im Gegensatz zu, ich glaube, Oberwildjagd. Mhm. Wisst ihr, dass es nicht fliegende Sachen, sondern auch Bodentiere sind. Ja. Erfolgreiche Beizjagd zeichnet sich nicht durch hohe Streckenzahlen aus. Auch kennt die Beizjagd keinen Trophäenkult. Die Trophäen des Beizjägers sind schöne Jagdflüge, seltene Jagdanblicke und die tiefe Befriedigung. Nach einem erfolgreichen Jagdflug seines Schützlings wieder, also den Schützling wieder auf seine Faust nehmen zu können. Das heißt übrigens Fisten. Also wenn man ihn auf die Faust nimmt. Das ist die Liebe zur Kreatur Greifvogel und das Eingebundensein in das natürliche Jagdverhalten des Greifvogels, die den Falkner fasziniert und umtreibt. Also es fasziniert einen, dass man den Falken dahin bringt, ihn loslässt und dann wieder zurückbekommt. Ja, das musst du halt jeden Tag eigentlich einmal machen. Deswegen ist halt auch Birdsharing vielleicht, wenn du anfängst und noch nicht so weißt, ob das deins ist, kannst du erstmal Birdsharing machen. Birdsharing. Aber natürlich ist dann auch die Befriedigung nicht so groß, weil du weißt nicht, ob das jetzt alles das ist, was du dem Falken antrainiert hast oder ob das halt... Ja. Auch dann der andere Typ, der mit dir das Bird shared, ist halt, das ist halt auch die Girlfriend Experience. Ja. Gibt es da irgendwelche Prestige-Opfer, die man dann jagt? So was das Beste ist, außer Elefant? Es gibt doch keinen Trophäen. Zum Beispiel, dass so klar geschlagene von dem Falken Rebhühner sind auf jeden Fall um einiges, wenn du 50 davon hast oder 50 frittierte Kaninchen, dann ist das erste höher zu bewerten, habe ich gesehen. Okay. Und was ist, wenn jemand jetzt so Libelle jagt mit 9 Töter? Dann kann er danach einen Angelköderladen aufmachen. Okay. Ja, ich frage mich, ob das eher cool ist oder eher uncool. Weil so Libelle, Libellen jagen. Ich weiß nicht, ich mag keine Libellen, also ich hasse die Viecher. Also ich habe Angst vor denen. Ich denke, stechen die oder beißen die? Ich denke immer. Also ich habe beim Googlen, bin ich noch drauf gestoßen, als ich nach Greifvögeln gegoogelt habe, dass viele Hundezüchter sich beschweren, dass ihre Welpen ganz oft von Greifvögeln geholt werden. Wenn die dann mit ihrem Rudel Möpse in den Wald gehen und auf einmal werden zwei von denen abgeholt. Ja, da kann ich nur sagen, wie bei Zero Dark Thirty, wie Osama Bin Laden sich vor den Satelliten der USA versteckt hat, einfach unter einen dicken Olivenbaum. Die Möpse. Welpen, die Möpse, Mopswelpen. Und das, dann kann der Satellit da nicht durch oder der Adler. Das sind dann wahrscheinlich ja wilde Tiere, aber wer weiß. Vielleicht sind da auch, steht da auch ein böswilliger Falken dahinter. Ja, also man muss natürlich mal wissen, eigentlich ist es halt, die haben auch viele Probleme, die Falkner, weil viele sagen, es ist Tierquälerei. Tierqualerei. Und aber die haben auch mit der, es gibt den Verein für Vogelmord oder gegen Vogelmord. Oder Verein für Vogelmord. Ich weiß nicht genau, wie der heißt, und die haben, da gibt es auch ein schönes Streitgespräch auf falknerei.de. Mhm. Aber das darf man alles nicht vorlesen, weil die Seite ist super urheberrechtlich geschützt. Deswegen fasse ich das alles so aus dem Kopf zusammen. Ja, aber die sind ganz, ganz passioniert. Willst du noch ein bisschen was über die Leute erzählen oder soll ich erstmal meinen Abschluss machen von meinem? Ich weiß nicht, über die Leute gibt es nicht so viel zu erzählen. Ich habe nicht so viele Foren gefunden, wo es hauptsächlich um Beizjagd und so geht. Das ist halt immer so unter in so Jägerforen, wo es dann so ein paar Themen gibt. Wie gehe ich auf Krähenbeize? Und dann sagen sie, ja, da musst du ein paar Krähen dir ranholen und dann den Vogel das essen lassen. Ja, so machst du das halt. Du trainierst den so, dass du erstmal den halt das Tod fressen lässt. Also, dann beizt, ist es ja gar nicht ein Beizjagd, sondern dann ist es eigentlich, dann atzt du den. Das heißt dann atzen, wenn du den selber anfütterst. Mhm. Also du atzt den erstmal mit ein paar toten Tieren vor und dann kann dann danach irgendwann auch selber darauf auf Jagd gehen. Und da musst du auch wirklich sehen, dass er nicht irgendwie, wenn er zum Beispiel mehrere Fehljagden hat auf ein Kaninchen oder sowas und immer wieder verliert oder so, dann verliert er sein Selbstvertrauen, der Vogel. Und dann ist es ziemlich schwer, den das wieder zu bringen, dass der Kaninchen fängt. Und dann musst du den halt auch erstmal wieder mit toten Tieren langsam atzen. Und dann kannst du es wieder machen. Ja, ich finde, dass sie öfter da machen, wenn die auf Krähenjagd gehen, von so Altkrähen aufgerieben werden. Scheiße, das ist so mit so einem Auge. Gibt's auch Falkner, die ihre Falken mit Katzen atzen? Ja, das ist bestimmt, das ist so Underground-Falknerei. Mhm. So Street-Falknerei. Einfach mal auf Mops oder Katzenbites geht. Ja, und ich habe noch gehört, dass, was ich interessant fand, halt, dass, wie gesagt, einige Falkner sagen wirklich so den Städten, okay, ich kann euch eure Traubenplage wegmachen, aber lag da mal ein Falken rein, der schlägt dir eine Taube. Und dann, aber fliegen die alle weg und dann sitzen die da 5 Minuten später wieder und er hat ein fettes Bündel Goldscheine, Geldscheine. Ja. Ich verspreche mich die ganze Zeit, ich muss ein paar Übungen machen. I wish to wash my Irish wristwatch. Die haben sich halt mit den Tauben sich dann abgesprochen. Ja, genau. Also es ist zum Beispiel, es bringt besser was, dass man alle Tauben irgendwie versucht, zum Beispiel, was ist auch günstiger, auf einen verlassenes Haus oder sowas zu kriegen, mit Futter oder so, dass man die da alle hinlockt und dass sie dann da anfangen zu brüten und zu nisten. Und dann tauscht man die Eier von den Tauben mit Gipseiern aus, weil die brüten halt immer weiter, auch wenn es nicht noch nicht schlüpft. Und dadurch kann man den Bestand dann besser unter Kontrolle bringen. Aber es ist natürlich auch sehr aufwendig, weil man immer wieder dahin gucken muss, haben die jetzt wieder neue Eier gelegt oder sind da Gipseier und so weiter und so fort. Fand ich ganz interessant, aber ich finde eigentlich ein Zwischending, warum lässt man nicht einfach dann Falken frei in diesem Haus, der dann alles platt macht? Das wäre doch lustig. Oder das einfach in die Luft jagen. Ja, das wäre auch ganz einfach. Dann hat man eine Falkenplage irgendwann. Aber ich habe gehört, dass zum Beispiel an Flughäfen arbeiten noch ganz viele Falkner, die dann halt die... Ja, das zum Beispiel in New York am Flughafen arbeiten so 30 Falkner, die dann halt immer den Luftraum frei halten von anderen Vögeln. Weil die verjagen. Ziemlich cool. Also es gibt Jobmöglichkeiten. Ich habe auch 30 insgesamt. Also es gibt natürlich jetzt auch nicht so das Berufsbild für den Japanologen, aber wenn man umschult zum Falkner. Ja, also ich habe gesehen, beim Arbeitsamt gab es 2 Stellenangebote für Falkner. Cool. In ganz Deutschland oder weltweit? Ja, in ganz Deutschland. Aber man kann ja auch in den Vogelpark Walsrode gehen und da arbeiten. Weltvogelpark Walsrode. Wieder geöffnet ab 15. März von 10 bis 18 Uhr. Vogelpark Walsrode. Oder haben die es jetzt nicht mehr, wo die Weltvogelpark sind? Weltvogelpark. Viel mehr als nur Vögel. Das Vögel und mehr. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, was denn sonst noch? jetzt sind alle still. Vogel so und Vogelartige. Das ist so wie, man kann immer Otter oder sowas unterbringen. Ja. So wie in dem Aquarium in Osaka, wo es Meerestiere gab und ein Kapibara. Ja. Lebt ja auch im Wasser. Das, Du kannst immer noch so eine Ziege dahinstellen, die die Kinder antatschen dürfen. Mhm. Richtig. Und so ein Automat, wo man so, so komische Krümmel ziehen kann, die man dem Tier dann geben kann. Ja. Man vergisst seine Hand drunter zu halten und wieder 2 Euro reinwirft. Oder, ja, das war auch mal klar, so Hängebauchschweine im Park rumlaufen. Ja. Die sind auch immer cool. Also, wenn ihr das Falkengeräusch hört, wisst ihr, was da das, die erste Assoziation, die ich immer habe? Dieses Falke? Freiheit. Nee, weil es kommt immer, weil dann muss ich immer an das letzte Einhorn denken, weil am Anfang geht auch dieser Vater mit seinem Sohn in den Wald und sagt so, Einhörner, bla bla bla, gibt's doch nicht mehr. Ne? Oder so ähnlich. Und dann... Ich dachte, da kommt der Schmetterling. Wie gesagt, dann sagt das, was ist das Einhorn? Das Letzte? Das Letzte? Ich kann doch nicht das Letzte sein. Und dann kommt... Und dann... When the last eagle calls... Denkt ihr da auch immer dran? Nee. Ja. Fast jedes Mal. Ich denke an Harvey Birdman. Ah, von dem Anime. Hm. Von Phoenix Wright. Ist das nicht so ein Anime? Harvey Birdman, Attorney at Law. Der hat einen Assistenten, das ist ein Adler, und der will einmal Urlaub machen. Und der Adler sagt immer noch, Kaw! Wieso heißt das nicht Attorney at Law? Ja, okay, ich würde sagen, wir, nach den ganzen Informationen und unsere Hörer, könnte jetzt eigentlich jeder seinen Jagdschein machen und die Falkenprüfung ablegen, ist dann kein Problem mehr, weil wir eigentlich jetzt alles wissen über Falknerei. Ja. Es war ein umfassender Blick und um das nochmal zu überprüfen, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet über die Falknersprache. Und dazu könnt ihr alle, müsst ihr immer sagen, was ihr meint. Erste Frage, was meine ich, wenn ich sage, mein Falke ist gerade am Schmelzen? Ja, müssen wir alle antworten. Ja, jeder muss eine Antwort. Henning erst, er weiß es vielleicht. Ja, ich habe geschwickt, weil Henning weiß es. Okay, ja, dann darfst du nicht mehr antworten. Also keine Punkte, dann können wir weiter You Don't Know Jack zusammenspielen. Zero. Okay. Points. Mein Falke ist gerade am Schmelzen. 50 Euro Frage. Es ist sehr warm. Okay. Ich glaube, es heißt, dass er gerade in der Mauser ist. Mhm. Und was meinst du, Tim? Ich glaube, das ist irgendeine Art von Anmache. Okay. Wenn der Falke ein Nilpferd wäre, dann hättest du recht, weil Nilpferde, weißt du ja, die kacken immer in die Luft und schwingen dann so mit dem Schwanz rum. Ja. Hast du das auch gemacht? Weil um die Frauen anzumachen, aber nein. Das habe ich auch richtig beantwortet. Der Schmelz werden die Exkremente eines Greifvogels genannt. Ah, du bist ziemlich nah dran. Von dem Exkrementen sagt man Schmelzen. Ganz einfach. Aber es wird schwerer. 100 Euro. Was heißt es, wenn ich sage, mein Falke schwimmt über dem Vorlass? Nochmal bitte. Mein Falke schwimmt über dem Vorlass. Ich glaube, es heißt, dass er in der Luft kreist, um das, wo später dies rauskommt, das Opfer. Das frittierte Kaninchen. Das frittierte Kaninchen. Frittiert. Ja, ich weiß. Hey, komm, wir müssen Leute, die Falkner werden. Okay, okay. Grob gegebenen Ernst machen. Kann man eigentlich auch mit Dackeln frittieren oder dackieren? Die sind ja auch so klein. Ich würde mich auch interessieren, ob es dafür auch so ein lustiges Wort gibt. Weil ich meine, das macht man doch mit Dackeln, so um Füchse rauszujagen. Die gehen auch in den Bau. Ja, eigentlich schon. Das hat mit Sicherheit auch so ein Wort, ne? Dackieren. Liebe Hörer, Decken. Machen wir Förster unter unseren Hörern, bitte. Ah, ja. Ich kann noch ein Jäger-Detail. Dackel heißt nur Dackel, wenn es ein Nicht-Jagd-Dackel ist. Ein Jagd-Dackel heißt Tackel. Wirklich wahr. Okay, dann tackelieren. Tackelili. Fuchs tackelieren. Ja. Okay, aber das war meine Antwort von dir. Okay, das sagst du. Was sagst du, Becker? Ja. Mein Falke schwimmt über dem Vorlass. Ja, es ist auf jeden Fall irgendwas mit Fliegen. Weil das machen die ja. Das machen vielleicht die. Irgendwie. Auch beruflich. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, wenn ein Falkner mit seiner Frau schlafen will, dann sagt er das kurz, bevor er eindringt. Schön. Also, schwimmen ist, hast du eigentlich recht, das ist halt dieses Ringholen, was der Falke macht, also dass er halt so kreist. Na, aber immerhin. Weil er fliegt nicht, sondern er lässt sich von der Thermik tragen. Ja. Das ist Schwimmen. Und der Vorlass ist fast richtig, das ist ein das tote Beutetier, das da Übeln benutzt ist. Also hätte ich einen Hund. Ich hatte doch wieder recht. Ja, diese sind nicht nekrophil, die Falke. Das ist der Falkner eigentlich. Ich denke, man muss halt wirklich... Interessante Informationen über Tims Beziehung. Der Falkner noch mehr in den Kakao oder in den Matsch mit Dreck bewerfen, weil... Den Kakao mit... Ich habe viel gelesen auf falknerei.de und die haben echt mit vielen Vorurteilen zu kämpfen und Jagd ist Mord, aber... Ja. Was ist falsch, wenn ich sage, hey, guck mal, da sitzt ein Falke auf der Warte. Was? Falken müssen nicht zum Amt. Warte, sagt man nur bei Habechten. Das kann ja wirklich sein. Das Warte ist das, wo ein Mensch drin sitzt und Falke sitzt woanders drin. Warte ist kein Arm. Also Warte ist das, wo der Falke sitzt, um sich einen Blick auf das Ge... Ach, das habe ich schon falsch gemacht. Also Warte ist das, worauf der Falke steht. Ah. Falken sitzen nicht, die stehen. Ach so, okay. Mit den Beinen bauen. Du sagst, der steht auf meinem Arm. Das ist, weißt du, wie uncool. Wenn man sagt, der sitzt, ist es das falsch. Das ist einer der größten Fauxpas, okay. Ja. Du darfst nicht sagen, da sitzt dein Falke, aber auf der Warte. Also die Warte ist das, wo er steht, der Falke, zum Beispiel auf einem hohen Baum oder Fels, majestätisch natürlich. Da wissen wir schon mal, in dem Lied kommt ein Vogel geflogen, das kann kein Falke gewesen sein. Stellt sich nieder auf meinen Fuß. Aua! und ja, und die Warte ist halt das, was er benutzt, um das Jagdgebiet zu überschauen, bevor er sich majestätisch dann auch wieder aufmacht. Majestätisch ist auf jeden Fall das Adjektiv. Ja. Okay, was wird wohl gemeint, wenn ich sage, schau mal, Schatz, das hat mein Falke abgenickt. Das ist... Niemand, der ein Falkner ist, wird jemals angesprochen mit Schatz. Hey, wir wollen nochmal sagen, die Falkner haben es schon ziemlich schwer. Und naja, die sind eine diskreditierte Minderheit. Ja, Becker, ich glaube, Becker, magst du wirklich keine Falkner? Du kennst welche? Yeah. Ja, ich auch nicht. Ich kenne einen Jäger und der ist nett. Ja. Du wirst abnicken. Ja. Ich schätze, es heißt, wenn ein Falke ein Tier getötet hat durch einen Genickbruch. Und du? Ich weiß nicht, wenn halt irgendwie im Vogelparlament irgendwas ja. durchgeht, dann wird das halt abgenickt. Im Vogelausschuss wird das vorher alles durchexerziert. Ja. Schließe ich mich an. Okay. Also, da hat Roger wieder recht gehabt. Ha. Abnicken ist, wenn der Falke dem gebundenen Federwild den Halswirbel durchbeißt. Ha. Schon zweimal richtig. Für gebundenes Federwild. Keine Ahnung. Okay, letzte Frage. Hubi, ich denke, du solltest den Falken besser herunternehmen. Was bedeutet das, wenn das jemand zu einer imaginären Person namens Hubi sagt? Was will er, was er macht? Der schon wieder auf der Gardinenstange sitzt. Herunternehmen. Schwer. Schon nicht einfach, ne? Oder vielleicht ist es auch, dass der Vogel zu dick ist und man muss ihn irgendwie Diät machen mit dem. Heißt es einfach aus der Luft rausnehmen? Also der soll jetzt nicht mehr fliegen? Okay, auch sein? Das würde ich dann auch sagen. Okay. Tim? Ich denke, das ist wieder beim Sex. Das sagt die Frau zu Hubi, weil er sonst nicht mit ihr schlafen darf. Und wenn er wieder den Falken auf dem Arm hat. Nein. Ja, genau. Also du hast fast gewonnen. Also ich finde, du hast... Eigentlich wäre es gut, wenn du... Du bist der Gewinner der Herzen. ...gewonnen hat Henning. Wenn man, also das kommt halt von herunternehmen, von Gewicht herunternehmen. Mm. Man kann auch heraufnehmen. Und das ist dann halt, wenn man einfach wenn man irgendwie die Atzung reduziert oder ihn einfach fasten lässt oder so. Atzung. Wenn er zu fett ist. Falken-Ramadan. Ja. Und das war das Falkner-Quiz. Ich glaube, Roger hat gewonnen mit 2 Punkten. Hm. Becker und Tim haben jeweils 1 Punkt und Henning hat auch 1 Punkt. Ich habe mir gerade Punkte ausgedacht. Ich habe nicht mitgezählt. Ja. Also, liebe Hörer, 50 Punkte für Gryffindor. Ein Gedicht oder schreibt uns, wie er gewonnen hat. Genau. Und ich finde noch, was noch nicht erwähnt wurde, ist, dass es sehr gut ist, dass man Falken schlafen lassen kann, indem man ihnen so eine dumme Mütze aufsetzt. Ja, ja, oder Vögel allgemein, ne? Ja, und dann sehen sie aus wie Judge Dredd. Zum Thema Falknerei habe ich einen Tipp. Die Heavy-Metal-Band Falconer aus Schweden oder Norwegen, ich habe es vergessen, die sind sehr gut. Die haben schöne Musik. Haben die auch mal Falken auf der Bühne? Ja, und nach jedem Lied kommt... Wir haben Falken auf der Bühne, so in der Abundanz, wie Rammstein Feuer auf der Bühne hat. Oh nein, das ist eine Katastrophe. So ein Falkenwerfer. Jedes Mal werden 200 Besucher. Naja, Falkenkanone. wie nennt man das? Wenn der genickt. Abgenickt. Er hat abgenickt. Ja, Kopfknicker Falken. Das Publikum wurde abgenickt. Ja. Die Headbanger wurden. Das ist doch, das kann man doch sicherlich in so einem 90er Jahre deutschen Hip-Hop-Song irgendwie. Naja, Abnicker-Bass. Ja. Naja, jedenfalls ist Falkenreise ein Hobby, wo auch viele Träume zerstört werden, weil das kann sich einfach, die meisten können sich das nicht leisten. Finanziell und auch vom Lebensstil nicht. Auch nicht mit Birdsharing. Nee, es ist halt auch eher eine Philosophie und eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, und es ist halt kein Hobby. Das also kann man auch Falkner sein ohne Falken. Das habe ich auch in so Foren gelesen. Ne? Vielleicht, ich meine, was ich natürlich cool finde, das gibt es noch nicht. Ich meine, es gibt ja für jeden Scheiß, LKW fahren, ja. Videospiele. Warum gibt es nicht eine Falkner-Simulation? Ja. Oder warum gibt es nicht bei Farming mit der Kinect. Simulator? 2013, warum kann man da nicht auf? Demnächst auf iPhone. Oder bei hier, Cavellas Dangerous Hunts. Warum kann man nicht auch ein Jäger und ein Falkner sein? Das wäre schön. Das wäre also das erste Add-on. Double Wielding. Auf der einen Hand ein Falken, auf der anderen Hand ein Gewehr. Ja. Oh, das wäre schon cool. Ja. Ja. Oder Steinadler. Ja. Sind wir eigentlich der erste deutsche Falkner-Podcast? Es gibt das Magazin für Falkner, Beizjagd. Mhm. 8 Ausgaben bis jetzt, die neueste kam im Mai raus. Es gibt myhawk.de, das Videoportal für... Echt? myhawk.de? myhawk.de. Aber da gehen die Videos alle nicht, weil das weiß ich nicht. Vielleicht seid ihr nicht so gut. Nee. Der Falke hat ja das Kabel aber durchgebissen. Man kann auf YouTube so viele Falkner-Videos gucken, so, wo die Vögel fliegen und dann ist da so Piano-Musik unterlegt oder Enya. Mhm. Und da spritzt mehr Blut als bei Django mit Silent Day. Wow. Ganz schön blutrünstig, weil die filmen dann halt auch, wie das wieder gerupft wird. Wie dann geatzt wird. Ja. Was macht man eigentlich mit den Tieren? Wenn das, also der Falke jagt die dann, ja. Und dann sind die ja tot. Aber der isst dann nicht auf, der oder? Der gibt die ein. Das ist doch das liegende Gefühl, wenn er dir dieses Tod. Ja, bringt der das eigentlich oder lässt er das nun liegen? Nee, ich glaube, der meistens, das kommt aufs Tier vielleicht ein bisschen an, aber ich glaube, eigentlich macht das so, dass er halt danach steil aufsteigt, damit man sehen kann, wo es war. Und dann kannst du da hingehen und das holen. Aber ich glaube, bei einigen kann ich mir schon vorstellen, dass er das auch fängt. Ja. Es gibt auch verschiedene Bezeichnungen dafür, ob er ein Tier am Rücken oder am Kopf so in die Krallen bekommt. Natürlich. Also jetzt eine Junior-Tüte kann er schon tragen. Ja. Ich würde schon sagen, also wie gesagt, nochmal um zu der Eingangsfrage rauszukommen, also natürlich kannst du deinen Falken abrichten. Ja, zum Beispiel mit Chicken Nuggets atzen. Ja. Das ist ein bisschen... Denn dann fliegt er zum Fly. Der bringt immer wieder falsche Soße mit. Genau. Ja, aber das ist halt, da muss man wirklich aufpassen, wie Habicht, dass die zu sehen. Ja. Das machen die ja bei McDonald's auch gerne, also dann, die wissen ja... Der Vogel weiß nicht so gut Bescheid und dann packen sie immer die ekligen Soßen ein. Die sonst nicht loswerden. Oder halt auch die alten Burger, die eigentlich schon weggeschmissen werden müssen. Ja. Weil mit so Vögeln kann man es ja machen. Ja. Aber immer schön durch den McDrive. Ja, durch den McFly. Und dann sagt der Falke, und dann sagt die Frau, Pommes Cola. Es gibt in deinem Host einen Pizza-Lieferanten, der heißt McFly. Da kriegt man eine zweite Pizza dazu, wenn man für jede Pizza, die man bestellt. Was? Ein gutes Konzept. Also auf jeden Fall so. Und die haben auch einen Weißkopfadler. Also man kann nur 2 Pizzas kaufen oder 4 oder 8. Ja, also du kannst auch sagen, ich will die scheiß umsonst die Pizza nicht haben, wie hier, wenn man hier immer die scheiß Cola dazu bekommt. Das mag ich auch nicht. Ja, aber das funktioniert nicht. Ja, die geben einem das einfach. Die stecken einem das genau wie dir hier. Die haben dir auch das Geld in die Hose gesteckt. In die Hose. Ja. Weil Tim hat Pizza bestellt und die Frau vom Pizzaladen, der Mann hat ihm die Pizza in die Hand gegeben, dass beide Hände voll waren. Dann hat ihm die Frau das meiste Geld in die Hose gesteckt. Ja. War fühlen. Ja. Sie hat es wieder verwechselt mit ihrem Tagjob. Und seitdem hat Tim öfter Pizza bestellt. Mhm. Immer ganz viel. Das sieht die Dame des Hauses nicht gerne. Pizza, Pizza, Pizza, Pizza. Warum bestellst du eigentlich jeden Tag Pizza? Warum bleibst du immer so lange unten, wenn die kommt? Ja, ich lasse das Wechselgeld dann immer in so 1 Cent stehen gehen. Ja. Ja, ich habe gelesen, aber genau wie die Frau im Internet irgendwo gelesen, die immer wieder zum Arzt kommt, weil die sich irgendwelche anderen Sachen anal eingeführt hat und weil die das so schön fand, wie das der Arzt wieder rausholt. Was? Wo hast du denn das gelesen? Natürlich auf weiß.com. Also wenn der Arzt das auch schön findet, dann haben sich ja zwei gefunden. Nee, die fand das scheiße. Und sie hat dann hat die Ärztin so erzählt, was sie noch so alles im Rektum von Menschen gefunden haben. Die dann immer sagen, ich bin auf diese Gurke gefallen in der Dusche. Ich bin auf diesen Cent gefallen. Ich bin die Treppe runtergefallen. Da, ja. Aber das Gurkenlager. Sehr schön widerlich. Das Gurkenlager. Ich bin auf diese Rohrpost gefallen. Ich habe einen Rohrpost direkt in meinen Arsch. Okay, weiter. Ja, Themenwechsel. Themenwechsel, das war genug. Falknerei, also kleiner Shoutout an alle Falken. Schlagzeug auf den Kopf. Alle Kinder, die jetzt zuhören, auch ja. Wenn ihr jetzt gern immer so durch die Felder lauft und Rufe der Bussarde nachmacht, anstatt wie andere Kinder Traktor zu fahren, dann gebt diesen Traum auf, ihr werdet es nicht schaffen. Ja, ich frage mich, was mehr gibt, Falkner oder Astronauten? Ja. Das ist vielleicht ähnlich unwahrscheinlicher Beruf. Es gibt, glaube ich, so um die 2000 in Deutschland. So viel Falkner. Oder Astronauten. Jedes Raumschiff hat auch immer einen Falkner an Bord. Also auf die Vogelmordlobby. Wegen der Gewerkschaft. Ich glaube, wenn man auf die Vogelmordlobby hört, dann gibt es irgendwie so 10.000 Jagdfalken in Deutschland. Aber ich glaube, da hat man gesagt, das gelogen. Vogelmordlobby. Der Trend geht ja zum Zweitvogel, oder? Ja, genau. Die sagen halt immer, die haben mindestens jeder so 10 bis 50 Vögel. Aber 2,5. Eigentlich kann man das gar nicht, das ist gar nicht realistisch, so viele Vögel zu haben. Ich mein, ja, wann soll man die alle atzen? Ja, ja. Das geht dann auch ganz schön, das Atzgeld geht dann ganz schön hoch. Also. Aus der Atzkasse. Mach mal eher zwei kleine Vögel für jeden Partner einen oder dann einen großen, falls auch mal Kinder im Haus sind. Wo auch richtig viel reinpasst. Also ich meine, man sieht, das sind immer noch vier Fragen, die offen bleiben müssen leider heute, weil ich denke, wir müssen wirklich mal, wir haben jetzt schon fast eine Stunde. Über Falken geredet. Ja, insgesamt. Aber wir müssen halt langsam das Thema wechseln, weil ja, wir kommen einfach nächstes Mal nochmal drauf zurück, würde ich sagen. Ja, okay. Also schreibt uns Verbesserungen und irgendwie Fragen und dann gehen wir da drauf ein. Dann würde ich sagen, den Leuten gefällt ja immer diese Musik. Darum gehen wir kurz mal dahin, wo der Kaiser zu Fuß hingeht und kommen dann wieder zurück. In die Pause. Eine lustige Seite gefunden, die heißt Mystica TV mit Y und mit A. Mit Ü? Ja, mit Ü und Y. Mystica TV, nee, also MYSTICA.TV. Ja. Und es gab auch einen tollen Kongress. Also diese Seite ist irgendwie, also die sieht halt so New Age wurbelig aus, aber sie ist super langweilig in Wirklichkeit. Ich habe mir da so ein paar Sachen angeguckt und alles war langweilig. Und so halt so generisch. Erzähl uns alles darüber. Nee. aber ich habe diesen schönen Namen gesehen. Und zwar hieß eine alte Dame Vai Turoa Morgan. Und sie ist eine Maori-Schamanin. Oh. Und da ist ein Video von ihr da auf dieser Seite, wo sie einen Vortrag hält. Und dieser Vortrag ist mega langweilig, aber... Achtung, sie singt vorher ein ganz tolles Lied. Und es ist auf jeden Fall wert, sich dieses Lied anzugucken. Und ich will das unbedingt auf iTunes kaufen und es als mein Klingelton für mein verlorenes Handy haben. Für ein verlorenes Handy? Ja. Damit jemand anders damit gestraft ist. Richtig. Ah, okay. Jetzt habe ich es verstanden. hat sie dann auch diese ganzen Gesichtstattoos? Ja. Nee, hat sie nicht. Aber sie hat toupierte blonde Haare. Kannst du bitte das richtige Wort verwenden? Für die Gesichtstattoos? Ja. Tataus. Ja. Maori. Ich habe ja einen Cloud Atlas gelernt, wie die Maori die Moriori fast ausgerottet haben. Oh. War das auch ein Film, Tim? Moriori. Deswegen kann der Film gar nicht so gut sein wie das Buch. Der Film hieß die Moriori. Ja, die heißen so ähnlich. Wir müssen weg. Ja, und dann gab es noch die Rubrik Video an sich und da gibt es so Talk-TV mit so einem tollen Moderator, der heißt Thomas Schmelzer. Das hat ja jetzt eine neue Bedeutung. Ja, ganz genau. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Das sagst du jetzt? Ach so, sogar ich habe das vorher gemerkt. Ja, ich bin anscheinend, du machst die Witze so sortiert für mich. Ja, und da gibt es so tolle Interviews, also Gespräche von Thomas Schmelzer mit Leuten wie Medienheilern zu so schönen Themen wie christliche Heilung, Tiefenökologie, wie Edelsteine, Kristalle und Naturdiamanten wirken mit Michael König oder mein Leben als Inka-Priester. Und das hat mich wirklich sehr intrigued gemacht. Veit Lindau, Seelengevögelt. Und anscheinend ist Seelengevögelt. Richtig, ja, da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht und mich schmunzeln müssen. Veit Lindau. Veit Lindau. Ja. Und der ist ein Autor. Veit. Mit TH? Nee, mit einem T nur. Krass. Also F-A-T-E. Was? Fati. V-E-I-T. Ach so. So wie Fatih Akin. Veit? Ah, so wie der richtige Name, Veit. Ach so. Ja, das ist sein Name, Veit. Nicht so wie Australier Veit aussprechen. Nee, und auch nicht Veit, so wie Fight Club oder so. Ah, ist ja ein cooler Name. ja, er hat ein tolles Buch geschrieben, es heißt Veit. Seelengevögelt. Veit Lindau, nicht zu verwechseln mit Veit Landau, sein Konkurrent. Also Veit Lindau, das fand ich ganz interessant, das hatte ich jetzt bisher noch nicht gehört, ist Schattenarbeiter im Gegensatz zu Lichtarbeiter. Wow. Ja, ich weiß. Cool. Das klingt total super. Lichtarbeiter klingt so weichgespült. Mhm. Ich bin jetzt Schattenarbeiter. Er ist Schattenarbeiter. Weil wo Licht ist, ist auch Schatten. Das hat echt mein Weltbild jetzt schon umgeworfen. Ja, ist awesome, ne? Und ich habe halt ein bisschen gucken wollen, was Schattenarbeit ist, aber es ist ganz langweilig. Das heißt einfach nur, das ist ein Prozess zum persönlichen Wachstum, der verborgene Fähigkeiten aus dem Dunkeln holt und ins Licht bringt. Cool, das ist ja ganz anders als bei aller anderen Esoterik. Ja, genau. Total anders. Es ist meistens so, dass das persönliche Wachstum klein gehalten wird und keine Fähigkeiten, also Fähigkeiten unterbunden werden. Genau. Das klingt wie eine Viagra-Werbung. Es geht hauptsächlich um Unterdrückung. Ja, Seelengevögelt, was bedeutet das? Klingt auch wie eine Viagra-Werbung. Ich glaube, ich habe so schlecht geschlafen, auch gerade nach dem Bachelor. Ich glaube, der hat mich seelengevögelt. Ja, das glaube ich aber auch. Seelengevögelt, also das ist das einzige Lustige in diesem 30-minütigen Video. Es ist ganz langweilig, aber alle 2 Minuten kommen Seelengevögelt. Ja. Mhm. Finde ich gut. Ja, Falkner sind ja auch eine Gruppe von Leuten, die sehr gut zu Vögeln sind. Ja. Deren Seele ist auch gevögelt. Also es ist ein Zustand, eine Erfahrung, wenn ein Mensch wirklich, wirklich eins in seinem Leben total verschmolzen mit seinem Leben ist. Verschmelzt. Ich habe mein Leben verschmelzt. Ich bin so seelengevögelt, mein Leben ist total verschmelzt. Beschmelzt. Mhm, ja, das war auch schon alles, was ich dazu sagen wollte. Das war halt langweilig. Okay, dann nächstes Mal wieder beim Lustige Wert Wortspieler. Kann man eigentlich, wenn man so Falken mit Türen atzt, kann die dann nachher abbeizen. Also, mein Teekesselchen. Mein Kupferkesselchen ist ein Spiel und auch ein Wort. Moment, scheiße, falsch. Mist. Also, das hat mich, also eigentlich alles damit, im Nachhinein habe ich einfach, es ist ja immer so, du findest eine Seite und dann findest du die nächste und alles ist so ähnlich und das hast du alles schon mal gelesen und es hat mich einfach wütend und traurig gemacht. Auch betroffen? Nein, das nicht, nur wütend und traurig. Hat es dich auch erschüttert? Nee, das nicht. Es hat mich nur wütend gemacht und traurig und ausgelaugt. Und dann das ist meine neue Faustregel. Wenn mich was erschüttert, dann bringe ich es zur Sprache. Okay. Also ich habe dann mir als Notiz gemacht, no fun in Esoterik anymore. Aber dann habe ich gedacht, ich könnte ja auf diese alte Seite gehen, wo ich früher mal die Double-Action-Kerze gefunden habe und gucken, was es da so für andere tolle Produkte gibt. Ne? Ja, genau, die Double-Action-Kerze, das Sexspielzeug. Auch das, was sie in Requiem for a Dream am Ende benutzen, oder? Ja. Ass to ass. Genau. Was? Das war die schlimmste Szene. Ich habe sie nicht gesehen. Ich fand die nur lustig, weil das so doof ist. Ja, du findest ja so ass to ass. Okay. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das wirklich passiert. Ich war noch nie in dieser Situation. Dass jemand unbedingt das jetzt sehen möchte. Sind dir in dem Film auch auf eine Gurke gefallen? Ja. Auf eine schwarze Plastikgurke. Ah, das war halt ein bisschen so ein bisschen wie so ein Dildo. Wie so ein Dildo, ja, so ähnlich. Also, jetzt Copecius exklusive Produkttipps für 2013. Also als erstes habe ich gefunden, das fand ich ganz toll. Produkt. Der Essig der vier Diebe. Das ist ein Essig. Das sind so, weiß nicht, so ein winziges Fiölchen, kostet 7 Euro. Und es eignet sich hervorragend, um negative Schwingungen zu beseitigen, Feinde zu vertreiben und besitzt eine starke astral reinigende Wirkung. Und da habe ich mir gedacht, damit kann man ja so einen Salat anmachen vor einem wichtigen Rollenspielabenteuer und es vertreibt dann alle Feinde. Das würde ich sagen, mach mal besser nicht. Warum? Dann ist ja langweilig. Jetzt komme ich nicht mehr zu euch zum Rollenspielen, wenn ich Angst haben muss, dass da so ein komischer Eso-Essig drin ist. Oh, als ob wir da je Salat gemacht hätten. Ja. Also gemeint sind doch so Pen-and-Paper-Rollenspiele. Ja. Ich finde das ja komisch. Ja, genau. Nur, dass es nicht interessanter klingt, als es ist. Oh, schade. Es ist tatsächlich sehr langweilig, ja. Und dann? Warum kann man den auch benutzen, um Schimmel wegzumachen aus seiner Wohnung? Wenn's, das ist das Einzige, wofür ich Essig benutze. Naja, wenn du es auf astrale Weise reinigen möchtest, dann bestimmt. Vielleicht bleibst du dann mal länger weg als einen Tag. Ich weiß nicht, was du für ein Schimmelproblem hast. Aber es klingt nicht, als ob du das mit Essig wegkriegen könntest. Nee, ich hatte letzte Woche zwei Typen da, die haben ein Loch in den Boden gehauen und haben gesagt, oh nee, das ist doch nicht in der Wand. Okay. Aber jetzt ist es anscheinend irgendwie, ja, die haben halt einen angrenzenden Wintergarten abgerissen und da ist jetzt eine Kältebrücke entstanden. Kennst du ja auch, Roger, vom Zahnarzt. Ja, Kältebrücke. Ja, und jetzt ein Tipp für jeden Ostasiaten, Wissenschaftler oder Asienhasser, je nachdem, denn Hagi-Buddha. Es ist ein großes Stofftier in Form eines nackten grauen Buddhas. Und er stellt sich vor. Stofftier oder Stoffmensch? Ein Stoffmensch, ja. Ja, so ein Stofftier halt. Ja, ein Tier oder ein Mensch? Ja, Mensch. Menschtier. Stoffmensch halt. Ein Feinstoffmensch? Also eine Puppe. Ein Grobstoffmensch, also ja. Eine Plüschpuppe. Ein Plüschbuddha. Und er sagt: Hallo, darf ich mich vorstellen? Ich bin Hagi-Buddha und ich liebe die Menschen, große wie kleine. Ich bin flauschig und kuschelig weich und liebe es, wenn man mich umarmt. Mein dicker Bauch kann dir auch als Kopfkissen dienen. Übrigens, meine Gelassenheit, Klammer auf, wie es sich für einen Buddha gehört. Er trägt auch Umschubsen, draufstehen oder eine Prachtprügel. Trachtprügel. Eine Prachtprügel. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Das ist oder ja viel so. Zu leicht. Es gab da Bibblubda. Du darfst alles bei mir abladen. Ich bringe dir Geborgenheit, Ruhe und ganz viel Liebe. In meinem dicken Bauch habe ich ein Glöckchen verborgen, sodass du mich auch hören kannst, wenn du mich schüttelst. Bis bald. Punkt, aber Punkt, Punkt. Sagt er das alles? Ja, das steht da als Werbetext. Den Mund zu halten, wenn man sich an ihm reibt. Das Gefühl, dass viele Frauen ihre schlechtere Hälfte, auch wie einen Hagi-Buddha behandeln. Ja, für solche Frauen kannst du einen Hagi-Buddha bestellen. Kennst du das noch? Warum heißt es denn Hagi-Buddha? Ich meinte, bitte iss mal kurz diese Glocke. Ja, ja. Schatz, was ist das? Das ist mein Hagi-Buddha. Das fand ich eine sehr schöne. Hagi-Buddha mit H-U-G-G-Y oder H-A-G-I? Ach, Hagi. Für Knuddeln. Oder wie? Ein Knuddelbugger. Ich dachte, das hat irgendwas mit Hagebutte zu tun. Ein Knuddelbugger. Den du verprügeln kannst, wenn du willst. Ich finde ihn gut, weil das ist so der unsenste Buddha, den ich jemals gesehen habe. Ja, ne? Das fand ich auch sehr gut. Normalerweise labern Buddha doch nicht. Buddha. Die hatten einfach schön die Schnauze. Gucken einen herablassend an aus ihrem scheiß Schneidersitz. Mit ihren scheiß 82 Merkmalen. Mit ihren bescheuerten Kugeln, Knuddeln. Mit ihren ekligen IT-Fingern. Das geht's aber zu weit. Entschuldigung, Buddhas. Ja, und als Highlight habe ich mir rausgesucht, das ist so ähnlich wie die Double-Action-Kerze. Sie heißt Holy Blessings Glaskerze. Glaskerze? Ja, Hagi Buddha das Highlight. Nee, was ist denn eine Glaskerze? Ja, das ist ein bisschen Wachs in einem Glaszylinder. Zylinder? Also eine Kerze. Ja. Kerze im Sektglas. Aber es heißt Glaskerze. Nee, nicht Sektglas, sondern so ein, wie so ein Reagenzglas. Ach so, ein ganz normales Reagenzglas. Wunderschöne Glaskerzen, die Kraft von Engeln einfangen. Alle Kerzen sind mit Engelsstaub und Engelskonzentrat durchsetzt und sehr stark aufgeladen. Wie nennt man denn das? Ja. Vorsicht, nicht anklicken. Man holt sich einen Fall. Also Engels ist ganz keine Spur von Erdnüssen halt. Also das klingt alles so wie ein lustiges Gimmick, aber es kostet halt 30 bzw. 40 Euro. Und es gibt verschiedene Sorten, wie bei der Double-Action-Kerze, zum Beispiel Holy Blessings Glaskerze Bless Your Enemy. Die Holy Blessings Glaskerze Bless Your Enemy verkehrt mit Blitzgeschwindigkeit jede Anfeindung, Mobbing und Streiterei in ihr Gegenteil. Also bläst sie gar nicht dein Enemy. Nee, aber man sagt ja in der Esoterik-Szene Bless Your Friends, but Bless Your Enemies even more. Mm, ja. Das kann man ja mal mit zur Arbeit nehmen und dann mal gucken, ob man gemobbt wird oder nicht. Genau. Da braucht man auch keinen Rechtsschutz mehr. Also die Kerze ist, muss man auch mal sagen, weil sonst kann man sich das nicht vorstellen. Da ist so eine ganz, ganz schlimm aussehende CG-Barbie drauf. Also so voll Abstoß. Es sieht echt furchtbar aus. Also es sieht wirklich, es ist erschütternd, ja. Und da ich mir auch, ich habe mich halt auch gefragt, was ist denn bitte Engelsstaub und Engelskonzentrat? Da habe ich denen einfach mal eine E-Mail geschrieben und habe gefragt, ich interessiere mich dafür, was ist denn das? Sind das wirkliche Inhaltsstoffe und womit ist das aufgeladen und funktioniert das? Kann ich mir einen elektrischen Schlag holen, wenn ich dich wieder... Jeweils haben die mir noch nicht geantwortet, aber ich bin sehr drauf gespannt. Ich auch. Hast du gesagt, dass sie auch Produkte von dir verkaufen in ihrem Geschäft? Von mir? Achso, ja. Nee, das habe ich Ihnen nicht gesagt. Du hast dich schon selber nicht mehr dran erinnert. Ja, genau. Ich wusste gar nicht mehr, wieso ich überhaupt diese Seite kenne. Hm. Weil ich da publiziert habe. Richtig. Nämlich. Gerade noch zu der Kerze was fragen. Ach genau, das kann man halt einfach so 1:1 in Stromberg so machen können, dass jemand mit dieser Kerze dann zur Arbeit kommt und sagt, nein, du darfst mich nicht kommen. Das ist meine Engelskerze und das ist meine Bless Your Enemy Kerze und du kannst mir jetzt gar nichts. Und dann nimmt Ulf die und macht die kaputt und haut dem auf den Kopf und dann ist es schon nicht mehr lustig und dann geht es fast noch eine halbe Stunde weiter. Ja. Und dann stirbt Erika. Und dann ist das wieder so ungefähr so schlimm wie Rach der Restaurant. Die Erika ist verreckt. Gibt es eigentlich so ein Crossover von Rach und Peter Zwegert, wo die mal zusammen was retten? Ja, oder, in Anführungsstrichen, ja, würde ich mal sagen. Halt, weil manchmal gibt es ja von diesen ausgedachten Serien so Crossover. So K11 geht dann zu Barbara Salesch oder was weiß ich. SK Babys bei Cobra 11. Gibt's das? Ja. Wow. So wurden die ja erst mit als Spin-off wurden die ja introduced. Oder die. Ich will mal Lasko und gucken. Ja. Ja. Lasko und gute Zeiten, schlechte Zeiten. So vom Wegfahren hinter dem Fest. Ein Freund von mir war mal bei Lasko in der Serie. Es cool. War ein Böser. Hat Badass. Gegen Lasko gekämpft. Cool. Und der ist jetzt. So Action bei Jackie Chan. Genau, das ist der jetzt bei Jackie Chan ist. Das ist ja cool. Also hatte bei der ersten Mal so als Karriereleiter Jackie Chan benutzt, um dann bei Lasko zu machen. Genau, in der Reihenfolge. Lasko. Nein. Ah, noch Rach, der Restauranttester. Hat mal jemand den Vorspann davon gesehen? Das ist total behindert, weil da fliegt immer so ein Restaurant und Tester und Rach hin und her. Und er guckt immer so ganz fragend in die Kamera, als ob er diese Wörter in die richtige Reihenfolge bringen kann. Und irgendwann ist so, ah, mir geht ein Licht auf. Und dann steht da so, Rach, der Restauranttester. Also auch so, wie nennen wir diese Serie mal? Das ist so schwer. Und dann, wir haben einen super Namen gefunden. Rach, der Restauranttester. Aber es ist echt komisch. Das ist der naheliegendste Name für so eine Serie. Es ist echt seltsam, dass bei der sonst ein Ding Alliterationswut, sie dann nicht gemacht haben, Rach der Restaurantretter, sondern Rach der Restauranttester. Stimmt auch. Ja. Ich glaube, Retter wäre halt gelogen. Darum, aber Tester auch. Und noch schöner sind diese Abklatschformate davon, wie dieses bei RTL 2 gibt es auch so eins, wo so die Kochprofis mit hier dem Jan Delay Kochverschnitt, wie heißt der nochmal? Rach Zache. Ja. Die gehen wirklich immer nur hin und bestellen sich so einmal die Karte rauf und runter und dann nehmen sie, das ist so eklig, das kann ich nicht essen, guck mal, wie das schon aussieht. Guck mal, wenn ich davon noch eine Gabel mehr esse, krieg ich 100 Pickel. Da muss ich kotzen. Das, guck mal, das Schnitzel, das schwimmt Mario, im Fett. Guck mal, wie eklig das wäre. Und währenddessen Wein in der Küche. Da nehme ich doch lieber das Stiersperma von letzter Woche. Ich habe das neulich mal gesehen und dann waren während der Folge, also die waren nicht zu dritt da, weil offensichtlich hatten die alle drei nicht gleichzeitig Zeit. Und da waren nur zwei von denen da und haben halt so die Zauberei gemacht, die so immer machen. Und abschließend kommen die ein paar Wochen später, kommen die nochmal her. Ja. Aber dann waren die in anderer Besetzung, sind die nochmal wiedergekommen. Und dann hat der die ganze Zeit nicht da war, hat dann nur das Personal umarmt und so getan, als sei er jetzt ganz stolz auf die. Aber der hatte die noch nie gesehen vorher. So froh. Das war aber ein bisschen awkward. Das macht mich so, so glücklich. Das macht mich so glücklich, was du geschafft hast. Ich bin so stolz. Gerade du. Gerade du. Wie sollen wir in die Mensa Tübingen gehen? Doch. Dann wird die zugemacht. Nee, so, na, hallo? Hallo? Dann wird die schlecht gemacht. Ich will meine ironische Suppe essen. Ich glaube, letztens saß ich neben so Restauranttestern in der Mensa. Die haben nämlich stundenlang darüber geredet, dass das Essen ganz schlecht ist. Und ich dachte, es ist gar nicht so schlecht. Ja. Scheiße, besser. Es war halt nicht so gut, aber auch nicht so schlecht. Die sind echt bescheuert. Ich weiß auch nicht. Ich challenge die das zu einem Cook-Off. Und ich wette, ich kann es besser. Als die Mensa oder als die Leute? Nee, die scheiß Restauranttester. Ach so, okay. Die angeblich 4 Kochbücher geschrieben haben. Okay, dann schreib. Japanischen Cook-Off. Dann schreib eine Bewerbung an das perfekte Dinner. Das perfekt. Ja, ich will nicht, dass die Leute durch meine Schubladen suchen. Das finde ich auch mal voll assi. Dass Lorenzo zu dieser Hause kommt. Schubladen. Der heißt doch schon lange nicht mehr Lorenzo. Loretta oder so? Loriella oder sowas. Ja, wer? Loriella London. Der war doch mal bei DSDS, ja. Achso, der. Das ist der war cool. Ist der jetzt Frau? Ja. Cool. Finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Lebe deinen Traum. Oder wäre es noch so bei? Ach genau, und da wir schon dabei sind, herzlichen Glückwunsch Lady Gaga für 4 Jahre. Vor ungefähr 4 Jahren ist es. Ab noch eins gekommen, das Dance, oder wie war der Mann? So, Schlossbäcker. Schade, dass wir hier nichts ausschneiden können. So, hast du noch mehr nicht? Achso. Das war's. Du bereitest dich nie vor. Ich finde das ein bisschen assi. Ah, ich habe noch ein paar Notizen. Ah, lieber nicht. Doch, das sind gute. Hört dich sowieso nicht. Sind die erschütternd? Ich habe erschütternde Notizen. Cool. Die belgische Bahn ist awesome. Belgisches Bier ist auch awesome. Bei Django Unchained musste ich raus, weil mir schlecht wurde. Aber der Film war trotzdem gut. Stimmt es mit dem Blut an Leos Hand? Habt ihr das mitbekommen? Ja, ist egal, ob das stimmt. Was denn? Das ist so, dass er sich aus Versehen in der Szene die Hand aufgeschnitten hat und dann weitergespielt hat. Das war echt sein Blut, was er jetzt. Was ich aber nicht glaube, weil das nachher überall ganz viel rausfließt und außerdem man nicht einfach so Leuten sein Blut ins Gesicht schmiert. Das ist auch ein bisschen eklig. Aber das kann man ja schon vorstellen. Dass ja, das kann schon sein, aber es ist völlig egal. Das ist auch egal. Ein gemischtes Theaterblut in anderes Blut, aber das finde ich, das macht es nicht skandalöser. Nee. Ich fand es nur komisch, dass da Blut war. Man hört mich zwar nicht, aber es ist egal. Ja, es war seltsam, dass da überhaupt Blut war, ja. Plötzlich hat er eine blutende Hand. Ich würde jetzt gern träumen. Ich würde gerne nur noch einen Schluck Kaffee haben. Ist aber leer. Sind wir schon soweit? Sind aber noch eine Kanne da. Ist auch leer. Echt? Wie geht das denn? Wieso? Hä? Wer hat das denn alles gesüffelt? Tim. Okay. Der hat doch schon Kaffeemund. Okay, wollt ihr ein bisschen träumen? Nein. Nein. Nein, bitte nicht. Okay. Willst du? Ich habe geträumt, dass ich einen kleinen Waschbären als Haustier habe. Ich habe mich dann ernsthaft gefragt, ob er sich vor Schmerzen krümmt, wenn ich ihm mit einer Schere die kleinen Finger von den Pfötchen schneide. Was? Das habe ich dann gemacht und der Waschbär hat keinen Laut von sich gegeben, sondern mich die ganze Zeit traurig dabei angesehen. Ich habe mich dann gefragt, was der Waschbär wohl denkt, wenn er nun auf seine Pfote schaut und keine Finger mehr sieht. Das war dann aber leider auch noch nicht genug und ich habe den Waschbären in seine kleine Kiste gesteckt und Fotos von den fingerlosen Pfoten hineingeklebt, damit er immer daran erinnert werden würde. Ich habe die Kiste zugemacht und bin damit vor einen wissenschaftlichen Kongress getreten. Dort haben wir darüber diskutiert, ob der Waschbär nun glücklich oder eher verzweifelt sein muss. Rödingers Raccoon. Ja. Was? Seine kleinen Finger. Das war ja furchtbar. Das ist ein schöner Traum. Den hast du mir ja schon geschickt. Ja. Letztens. Und da habe ich auch gesagt, obwohl ich den schon kannte, musstest du den machen, weil ich den so schön finde. Das ist mein Lieblingstraum. Ich will jetzt ein neues T-Shirt, wo so ein trauriger Arschbär mit so ohne Finger. Ist da so ein Kopf so. Ich mag die Steigerung. Da sind noch Fotos von den Fingern in seine Kiste. Damit er immer erinnert wird. Ja. In seiner kleinen Kiste. So als würde jeder Waschbär geliefert mit einer Kiste. Das war seine Kiste. Die war nur für ihn. Ja, der Traum war ungefähr eine Sekunde. Oh, süß. Und dann gab es eine drastische, erschütternde, will ich sagen, Wendung. Ja. Das ist schrecklich. Gibt es noch einen Traum? Kann man an Träumen erkennen, ob Leute Psychopathen sind? Ja. Also zum Beispiel, wenn sie träumen von Milch, die sich in Glühbirnen verwandelt, dann würde dann ein Arzt Vorsicht, ja. Psycho. Oder wenigstens ein Psychologe. Ein Psychoarzt. Ein Psychoarzt. Ein Seelendoktor. Voll Psycho. Doktor. Doktor. Herr Doktor, Herr Doktor. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ja. Gibt es noch einen Traum Teil 2? Ich könnte noch einen Traum machen, aber ich könnte es auch lassen. Das war doch nur ein Mini-Traum. Jetzt mach du noch mal einen regulären Traum. Gibt's okay. Ja, gibt es noch einen? Ich mach noch einen, ja. Okay. Weil er geht noch. Also ich habe einen Bruder, mit dem ich sehr eng bin. Zurzeit macht er gerade Zivildienst im Krankenhaus. Wenn er Spätschicht hat, hole ich ihn meistens abends ab. Nun der Traum. Also ich träumte, ich fahre zum Krankenhaus und will meinen Bruder abholen. Ich warte einen Moment, dann kommt er aus dem Ausgang raus und ist ganz klein, kurze Arme und kurze Beine. Er steigt ins Auto und ist so, als ob nichts wäre, beziehungsweise er hat sich damit abgefunden, dass er so kurz ist. Ich fange an zu weinen, da ich nicht begreifen kann, wo seine normalen Beine und Arme sind und wieso er so merkwürdig aussieht. Und frage ihn, was haben die denn mit dir gemacht? Er daraufhin, so ganz locker, wie es typisch für ihn ist, die mussten ein Stück von den Beinen und Armen raussägen und dann die Hände und Füße wieder dran nähen, weil sie Angst hatten, dass der Körper nicht richtig durchblutet wird. Da meine Haare, die er sich hat im Sommer verfilzen lassen, das ganze Blut im Körper nach oben ziehen und die Beine waren zu lang, der Weg von den Beinen bis zum Herzen bzw. Gehirn zu lang. Das hätten die Haare eventuell nicht mehr geschafft, das Blut hochzuziehen und das Herz und Gehirn zu versorgen. Und darum hat man sie gekürzt. Und jetzt hör bitte auf zu weinen, ist doch alles okay. Ich war ganz entsetzt und dachte mir, nur wegen der Haare hat man hier die Beine und Arme abgesägt und fragt ihn, wenn du das gewusst hättest, hättest du dir die Haare dann verfilzen lassen? Mein Bruder, nee, dann natürlich nicht. Und auf diese antiklimaktischen Note endet der Traum. Ja, das ist Nacht, aber stellt euch mal vor, wenn euer Geschwister, ja, das eurem Geschwister passiert. Mhm. Wenn es nicht mehr, wie es so normal ist, die normale Haarlänge schafft, das Blut hochzuziehen. In das Gehirn. Wir hätten ja wenigstens der Vollständigkeit halt aber mal fragen können, ob man nicht auch einfach hätte den Kopf abschneiden. Nee, Haare. Ja. Die Follikel. Die Faluk. Ja, ich meine, ist da viel, viel Zeit reingesteckt, ne, wenn man sich so Haare verfilzen lässt. Das stimmt. Ja, das will man nicht einfach alles das wieder verlieren. Das will man nicht, sofort. Nee. So ein bisschen raussägen von Beinen und Armen. Schon okay sein. Hm. Wollte früher immer gern verfilzte Haare haben. Ja? Ja. Hast du das mal gemacht? Nee, zum Glück nicht. Ich stelle mir den vor wie Bernd das Brot. Als Mensch. Ja, kann nicht mehr Dart werden. Wegen den Haaren, ne? Ja. Nur wegen den Haaren. Wegen der Haare. Oh, guten Tag, Herr Polizei der Grammatik. Ja. Auf dieser äußerst langweiligen Note. Ja, wir diesen spannenden auf unser Gewinnspiel hinweisen. Achso, Gewinnspiel. Schickt uns bitte E-Mails. Ja, Einsendeschluss ist wie immer der kommende Dienstag. Der nächste Podcast. Achso, ja. Und wir werden auch wie immer einen Tag vorher den Hype richtig lostreten mit einer Nachricht auf Facebook, dass wir vielleicht irgendwann wieder aufnehmen. Ja. Und ihr könnt uns in der Zwischenzeit natürlich folgen auf Twitter. @RogerBraun, @Benkel2000, @KleinBecker und @TimSchierbaum und natürlich @SunSunChao. Mhm. Und sonst noch, wir haben eine Homepage, humoralpathologie.de, da sind die Herren und Damen und ich auch manchmal drauf, selten. Ich kriege immer E-Mail, wenn jemand was schreibt und dann denke ich mir immer, da antworte ich später. Ich muss zugeben, ich gucke nur jeden zweiten Tag. Ich gucke nur jeden zweiten Monat. Wir haben ein Spiel veröffentlicht auf iOS und auch jetzt Android. Wenn ihr ein schönes, schickes Android-Handy habt, könnt ihr es da jetzt spielen. Dort heißt es Little Snake, VSTADK. Ja, sonst haben wir nichts zu sagen, ne? Oder? Schon so viel gesagt heute. Ich sage Falkners Heil von mir aus. Ja. Sorry, schließe ich mich an. Attorney of Law! Ja, und damit sage ich auf Wiedersehen und wir sehen uns in der nächsten Dimension. Tschüss. Das war der Presseknopf. Beizjagd mit einem Pompon. Bist du auf Beizjagd mit einem Kolibri? Das war nicht cool. Man kann ja auch mit Eulen. Aus dir kommt auch noch Schmelze raus. Kann ja auch mit Eulen auf Beizjagd gehen. Oder mit Uhus. Ja. Watch aber auch schmelzen. Darf ich einen? Oh ja. Gibt's. Ist das jetzt? Warum sind die so schwer? Die? Welcher Geschmack ist das? Das Schokomousse. Und das ist? Duo. Oh, Duo. Ach nee, Duo. Schmelze. Ich dachte, das wäre Kaffeesachen. Ich möchte Schoko Duo, bitte. Wir sind doch hier nicht, wir sind doch nicht alt. Da gibt es doch keine Kaffeesahne. Doch, ich möchte eine ganz große Schokolade, wo man so krack. Die von Aldi, die Kaffeesahne. Ja. Die Oma Schokolade schlecht. Leckt Schmecker. Sieht doch gut aus. Ja, auch. Das Beste aus Weiß und Schwarz. Wie Michael Jackson. In Weiß und Schwarz. Michael Jackson hatte doch die Krankheit. Wenn du weißt, was ich schwarz. Bei Suicide Girls gibt es so eine, die hat dieselbe Krankheit wie Michael Jackson hatte. Und die ist dann halt so weiß und schwarz, so gepunktet am ganzen Körper. Hm. Sieht geil aus. Warum ist er gepunktet? War er. Kannst du sehen an seinen Händen. Hat er halt im Gesicht immer voll geschminkt, aber an den Händen siehst du das auch. Hat er immer so Handschuhe angehabt und so. Pigmentstörung? Ja. Gibt so eine Pigmentstörung, wo man über Laufe der Zeit alle Pigmente verliert. Krass. Und darum ist er so weiß geworden. Die Nase hatte aber andere Gründe. Das war Koks. Das war die Koks und OP. Art der Nase. Ja. Ja, aber Moment, so lang. Moment. Wenn mal das Koks vom Land bekommt. Ja, ich meine, das wird halt eh automatisch vom Catering mitgeliefert. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich meine, wie willst du denn sonst so tanzen? Ohne Kokain. Ja. Eine Schale Gummibärchen, eine Schale Koks. Das aber ohne blaues Koks. Ja, als Jacko ja bei Thomas Gottschalk war, da war er wirklich in den Gummibärchen Koks. Sonst hätte er es nicht durchgezogen. Sofa. Als er Earth Song gemacht hat. Niemand hält es ohne Koks auf dem Sofa da aus. Ja. Sag ich jetzt einfach mal. Doch, diejenigen, die da Schleichwerbung machen, die halten es. Ist ja mal schön, wenn eine Frau da hingehen würde mit so Knieschützern extra. Damit immer, wenn er sie anpackt, dass er merkt, das ist nicht willkommen. Bitte bleiben. Mir waren die Gottschalk-Brüder schon immer suspekt. Aber jetzt ist ja die eine da, die Cindy aus Marzahn ist ja jetzt feste Koko. Ach so, ich dachte, die macht das. Nicht mehr die Michi. Michi. Michi Hunziker. Hm. Das ist ja ein Upgrade. Wow. Michael Hunziker gegen Cindy. Aber ist es nicht so, seit Dirk Bach tot ist ein neuer Moderator bei Wetten, dass? Ja, ja. Jetzt ist es Markus Lanz. Ach ja, interessant. Markus Lanz ist auch Dschungelcamp. Bei Sonja Siegel ist es auch ein anderer. Tommy Orner. Echt? Nein. Im Dschungelcamp ist ja Ciano Giobattai. Einer der Stars aus dem Dschungelcamp ist ja Onkel Dagobert, der Karstadt-Erpresser. Er heißt nur Dagobert. Er ist auch ein Onkel, aber er heißt eigentlich nur Dagobert. Nein, der heißt Onkel Dagobert, der Karstadt- und Hertie-Erpresser. Im Ausland heißt er ja Scrooge. Nein. Oder wie Scrooge McDagobert. Der hat es echt richtig gemacht. Da haben wir Leute erpresst und dann erstmal zum Stern gegangen und denen alles erzählt und dann berühmt. Ja, und dann noch die Hitler-Tagebücher geschrieben. Aber Kujau ist ja tot. Aber ich finde den ja sympathisch. Ja, darum sage ich ja, hat alles ist, richtig hat gemacht. Auch damals, als diese Erpressungsserie gelaufen ist, da war ich auch auf seiner Seite immer. Ich war wie alle, wie Millionen Deutsche. Der Gentleman-Räuber. Ganz Deutschland ja, ist auf seiner Seite. Er hat lustige Sachen gemacht. Der hat ja immer so Tunnel gegraben, um die Lösegeldübergaben zu machen. So von unten, halt, dass er dann auch so irgendwelche Mülltonnen dann Geld das Lösegeld rausholen kann. Aber er hat es irgendwie meistens immer liegen lassen, weil er immer Angst hatte, um nicht gefangen zu werden. Und einmal hat er mit einer Bahnstation sich was übergeben lassen, hat er selber ein Schienenfahrzeug gebaut, das dann so ferngesteuert weggefahren ist mit dem Lösegeld. Und dann, das kann man aber leicht nachverfolgen, wohin das ja, er hat Stolperdrähte aufgebaut, die dann so römische Lichter abgeschossen haben, als die Polizisten dann da hinterhergelaufen sind, weil die nicht wussten, dass, da ein, dass das Ding ja das irgendwie getarnt, dass sie nicht gesehen haben, dass es wegfahren kann. Und er hat sich aber so gefürchtet, weil das Schienenfahrzeug nicht ganz zurückgekommen ist, wollte, und das waren nur ein paar Meter, aber er wollte da nicht hingehen, um das Lösegeld zu holen, weil er wieder Angst hatte, weil die römischen Lichter losgegangen sind. Was ist das für ein Verbrecher? Ja, das ist ein schlimmes Ausdruck. Der, so, der macht immer nur Proof of Concept. Ja, das ist so wie der Coyote bei Roadrunner, der es auch nicht richtig hinkriegt, obwohl er einen elaborierten Plan hat. Ja. Bis auf die eine Folge, deswegen, weil er halt so war. Die letzte Folge. Ja, weil er halt so war wie der Coyote, wurde er auch Onkel Dagobert genannt. Onkel Dagobert ist cool. Onkel Dagobert. Das war eine schöne Übersetzung. Wie nenne ich ihn auf Deutsch? Dagobert. Gustav Gans. Okay. Deswegen kann man sich mit Ausländern nie über die DuckTales unterhalten. Wieso? Weil man nicht weiß, wie die heißen alle. Na, ich doch. Wie heißen denn die Panzerknacker? Panzerknackers. Ja, Panzerknackers. Das ist ja ein deutsches Wort. Das ist ja eingeenglischt. Panzerknackers. So wie man sieht in Kindergarten. Man trifft dann da die Panzerknacker. Aus Musikerland. Ihr habt aber schöne Krokodilslederschuhe. Bist du der kleine Tierfreund? Mhm. Ach, der ist ja auch. Gibt's den noch, wen, ne? Bei Radio FFN. Es gibt kein Radio FFN in Tübingen. Ach ja, stimmt. FFN steht ja für Flirtfunk Nord. Flirtfunk. Das wirklich. Frankfurt. N. Das dritte Frankfurt. Frankfurt an der Zelle. Frequenz. Nord. Davon ist Frequenz, Frequenz Nord. Frequenz, Frequenz. Ah. Funk. Funkhaus Nord. Funkhaus. Funkfunk Nord. Das wäre cool, weil man kann das nicht aussprechen, weil man nicht vorher weiß, welches Funk ausgesprochen wird. Funkfunk. Ah ja. Das war schon in der Anfangszeit des Funk immer ein großes Problem. Wo man ja nicht wusste. Funkmusik und Beatmusik. Ja, aber immer noch wissen 80% der Deutschen nicht, dass es Thrash Metal heißt und nicht Trash Metal. Ja. Wusstet ihr? 80%, ich dachte sogar 86, aber wer vielleicht andere Zahlen. Das neueste DIMAP-Infratest. 100 Leute haben wir gefragt. Ist da Zucker drin? Nein, 100 Leute haben wir gefragt, ob da. Ist da Zucker drin? Ja, top Antwort. 100 Leute haben wir gefragt, ist da Zucker drin? Ein Zuckerei. Das sind Eierappetit. Da sind Erdnüsse drin. Eier. Ja, ist das in der Erdnussfabrik hergestellt worden, der Kaffee? Mhm. Vorher ich eher, ja, in der Erdnussmühle. In der Anti-Allergiker-Fabrik. Kann auch spülen von Nüssen mit. Auf jede Frage antwortete auch eine Person immer, ja, ich bin's, Czerno Jova. Ich bin's. Kennt ihr mich nicht mehr? Vorhin verstehen Sie Spaß oder versteckte Kamera. Ruhig mal. Verstecken Sie Spaß. Ich habe immer Turnschuhe an. Wisst ihr noch? Vom Kopfball, als der andere nicht dabei war. Ja. Turnschuhe an wie der schnelle Hase aus Ich mach dich gesund, sagte der Bär von Janosch. Oh. Ich mach dich krankenhaus, sagte der Bär. Ja, das kam, das ist das Prequel. Ja. Sagte der andere Bär. Nee. Das Prequel war doch. Oh, wie schön ist Panama, Bürgerkrieg. Oh, wie schön ist Guernica. Naja. Oh, wie schön ist Guatemala. Es wäre schön, wenn es für jedes Land sowas käme. Einmal oh, wie schön ist und dann einfach immer ja, dieselbe Geschichte. Ist ja egal. Der lebt noch. Der schenkt doch immer seine Rechte an Humanistenorganisationen. Mhm. Weil der ist doch ein militanter Atheist, so wie Richard Dawkins oder ja, andere. Ja. Der wird mir von Minute zu Minute und. Ja. Das kommt mir nicht ins Haus. Aber er hat eine gute Möglichkeit erfunden, mit der man Leute, mit denen man nichts zu tun haben kann, erkennen kann. Nämlich die Tigerente. Richtig. Die ist ein ähnliches Zeichen wie Diddlemaus. Ja, oder dieses Ding mit den Schafen, wo dann steht, ohne dich ist alles doof. Mhm. Das heißt Cheat World. Ich hasse alle, die irgendwas mit Tigerente haben, sind dumm. Mehr als Ich hatte getweetet, dass ich gefragt worden bin, ob MC Frontend dort bekannter ist als die Wu-Tang Kids. Ja. Und habe dann als Hashtag geschrieben, Cash rules everything around me, aber mit Cash wie beim Computer und nicht Cash wie Geld. Und dann dachte ich, oh, ich bin so clever. Und dann habe ich danach gegoogelt. Und das gibt so etliche Vorträge über Cash in Computern, die diesen Titel haben, wo immer auf Slide 2 steht, in diesem Vortrag geht es nicht um den Wu-Tang Clan. Und die dachten alle, sie sind ganz clever. Wollen wir weitermachen, oder?